Jo. Schönen guten Tag, hallo. Wir sind hier mal wieder pünktlich um 18 Uhr. Wir sind die Weltraumaffen. Wir haben heute sehr viele verschiedene Themen vorbereitet. Wir reden über die Einschränkung der Pressefreiheit, über journalistisches Übermenschentum, über Sippenhaft und den Rudeljournalismus. Wir fordern auch reiche Eltern für alle. Wir haben viele verschiedene Themen, Fake Speech, Hate News und damit schönen guten Tag, hallo, willkommen bei den Weltraumaffen. Ich bin heute der Abel und die anderen, die stellen sich auch gleich vor. Sollen wir einfach mal anfangen? Hier ist der Mars und der hat heute das Weltraumaffenkleid an. Ich glaube, das ist falsch, das sind Fake News. Ein Troll-Account, russische Trolls. Ja, genau, russische Trolls. Russische Troll-Factories. Putin Sock-Puppets. Ja. Dann blende ich den Chris mal für alle ein und der Chris blendet uns dann unser erstes Thema ein, denke ich. Ja. Ich habe dieses hier als erstes. Ein kleiner 3 über die Online-Radikalisierung weißer junger Männer. Ja, wer Kleiner 3 nicht kennt, das ist ein Podcast-Projekt und Blog-Projekt von unter anderem Anne Wiezorek. Und hier sehen wir auch gleich den Inhaltshinweis, das deutsche Wort für Triggerwarnung. Misogynie, Rassismus und Ableismus. Ja, ist ein Gastartikel von einer, Zianda Mohutsiva. Das ist eine Panafrikanerin. Was ist denn eine Panafrikanerin? Das ist, wenn du Transafrikaner bist, aber nicht operiert werden willst. Okay. Nein, also der Begriff Pan, der Begriff so Pan, der hat schon eine Bedeutung. Der Begriff Pan sagt sowas wie alles aus. Ja, aber also jetzt in dem Zusammenhang ist es ja zum Beispiel eine Parallele zum Panhellenismus im 19. Jahrhundert, als die ganzen Leute wie Lord Byron oder so nach Griechenland gegangen sind, um gegen die muslimische Unterdrückung zu kämpfen. Da gab es den Panhellenismus. Und ich denke, das ist auch sowas. Panafrikanerin, also jemand, der für sich für Afrika in irgendeiner Form engagiert. Genau. Ich glaube, das kommt von Peter Pan und es deutet darauf hin, dass die Frau nicht erwachsen werden will. Ich dachte, es geht um den Gott Pan. Ich glaube, wir fokussieren uns gerade auf das falsche Wort. Das Wort, worauf wir schauen sollten, ist Speakerin. Speakerin. Speakerin sind die doch alle. Das ist Englisch. Das ist ja nichts Neues. Sprecherin, was ist... Das ist eine Übersetzung aus dem Niederländischen. Also es gab mal eine Zeit, wo intellektuelle Leute eine Rede gehalten haben, ohne dass das eine eigene Fähigkeit war. Ich finde es ziemlich interessant, dass mittlerweile Speakerin irgendwas von Bedeutung sein soll. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, kann eine scheiß Rede darüber halten. Das wird eigentlich ein Standard sein. Also Speakerin ist wie, ich atme oft und viel. Daran bin ich auch gut. Also, keine Ahnung, Speaker. Man muss schon seine Kompetenzen so gut wie möglich verkaufen. Also, die Leute können reden. Das ist schon gut. Also, das ist auf jeden Fall, wie alles begann, was hier steht. Das ist, wie alles begann. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Alpha. Da werden sie sich jetzt dran aufhängen. Bis zum geht nicht mehr, weil irgendwie scheinen die auch diesem Ding aufgesessen zu sein, dass Pickup Artists, MRAs, Alt-Right, dass es wieder mal eine Soße ist. Also die Manosphere sozusagen, was die da draus gemacht haben. Das ist, ich weiß nicht, ich finde den Begriff ziemlich lächerlich, Manosphere eigentlich. Ja, irgendeine niederländische Feministin hat irgendwas getwittert und das bedeutet natürlich, das ist Gospel und da muss man sich jetzt nachrichten. Ja, aber wir haben noch ein Weltpatriarchat. Dann ist doch die Manosphere die ganze Welt, weißt du? Die Atmosphäre, Manosphere. The Red Pill waren POAs, oder? Das Versprechen, minderwertige Beta-Männer in Alphas zu verwandeln, sprach hauptsächlich junge Männer im Oberschul- und Studentenalter an. What? Really? Echt testosterongesteuerte junge Männer sprach das an, die was zum Flachlegen suchen. Das ist ja Raketenwissenschaft, was die da machen. Unglaublich, ja. Also ein Beta ist auch so eine so eine Einteilung, keine Ahnung, nicht jeder will Alpha sein, nicht jeder will Beta sein und du brauchst beides in der Gesellschaft, keine Ahnung. Was soll Alpha und Beta überhaupt sein? Also, das ist doch nur, um Männer zu adern, oder? Das ist nur dazu da, irgendwie, um auch einen Konkurrenzkampf irgendwie, also der eine ist besser als der andere, also Alphas und Betas. Leute, der Grund, warum das... Es gibt halt Leute, ja, die sind zum Beispiel Unternehmer oder die sind irgendwie das, die haben halt einfach irgendwie diesen Drang, ne, und diese Kraft, irgendwas zu schaffen, und machen das dann auch. Und andere sind vielleicht passiver und haben mehr Angst oder haben andere Interessen. Ich würde das halt nicht als Alpha oder Beta bezeichnen. Ich halte das für einen beschissenen Begriff. Leute, ich hab's durchschaut, okay? Ich hab's durchschaut. Ihr seid nicht zu weit weg von der Wahrheit, aber die Wahrheit ist, das ist ein weiterer Versuch, Intersektionalität zu verwenden. Es geht darum, spalten und regieren, okay? Das ist das Konzept dahinter. Ja? Und ihr habt schon recht, es ist einfach nur eine Aufspaltung in dieses und jenes, aber es gibt noch mehr als das und es ist komplett unnötig, ja. Aber der Grund ist halt, weil, ja, man halt dadurch die Männer gegen sich selbst stellen kann. Ja, aber dieser Begriff Alpha-Beta-Kram, der kommt ja schon eher aus so einer Szene wie bei den Pickup-Artists oder so. Also die haben sich das schon selber eingebrockt, diese Scheiße. Der Begriff kommt noch vorher aus der Biologie, aus Evolutionsbiologie. Ja, das ist Alpha-Männchen, halt, ja. Ja, genau, ja. Aber dass es hier jetzt aufgegriffen wird und verwendet wird, ist halt in diesem feministischen Kontext. Ja, ich meine, es ist halt, ja, die haben sich halt das schon selbst eingebrockt, wenn die so mit Alpha-Männern halt hantieren. Ja, aber also ich finde, wir brauchen Alpha Plus für Alphas mit Feminismus. Alphas plus Ethik plus Feminismus. So. Moloko plus Velozet und Feminist plus, Leute. Feminist plus. Ja, also auf jeden Fall, das finde ich auch schon wieder sehr gut hier. Ne? Also das ist ein Sammelbecken für Leidensgeschichten junger Männer, die von ihren Freunden betrogen worden waren oder von ihrem Schwarm eine Abfuhr bekommen haben. Oh, was für furchtbare Menschen. Sperrt sie alle gleich ein. Oh Mann, ey. Ja, das kommt ja auch noch gleichzeitig von einer Bewegung, die sich damit rühmt, dass Frauen durchaus das Recht haben, ihre Männer zu betrügen und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Also die da auch wieder die Gesellschaft zersetzen. Ne? Ja, und ablehnen schon mal sowieso. Ne? Okay, Leute, der nächste Abschnitt, das ist einfach so, die beobachten sich nicht selbst oder die Feministen, ne? Weil hier ja drin steht, doch zunächst hatten die jungen Männer die rote Pille zu schlucken. Die rote Pille ist ein Begriff aus dem Film Matrix. Sie ermöglicht die Befreiung von allen weltlichen Verblendungen im Austausch für, in diesem Fall, sexuelle Erleuchtung. Um die rote Pille zu schlucken, müssen sich die Männer von mehreren falschen Annahmen befreien. Zunächst hatten sie zu akzeptieren, dass die Welt sie belogen hatte. Ihre Familien, ihre Regierungen, öffentliche Institutionen, die Unterhaltungsindustrie, alle hatten sie vorsätzlich zu Beta-Männern gemacht. Warum das passiert war, dafür gibt es bis heute die wildesten Spekulationen. Das Ding ist, allein schon in diesem Abschnitt, wenn man einfach, ich meine, Feministen schreien doch selbst die ganze Zeit von Toxic Masculinity und dass man seinen Invisible Backpack mal auspacken soll und seine Privilege checken und das komplett überholt. Diese Sprüche von wegen, ich habe das ja gar nicht gewusst, wie unterdrückt Frauen sind, bis ich mich mit Feminismus befasst habe und dann habe ich plötzlich bemerkt, dass es über alles und so. Ja, die nennen das ja jetzt Woke, oder? Ja, das ist doch nichts anderes als diese traurig. Es ist einfach so traurig, dass die das sehen. Also die erkennen schon das Phänomen davon, dass Leute erstmal an etwas glauben müssen, um etwas zu sehen, okay? Und das kritisieren sie ja auch, aber sie wenden das nicht auf sich selbst an. Das mit Lügen, das hat ja nicht unbedingt was mit Lügen zu tun. Das reicht ja alleine schon, dass die Leute es halt nicht merken. Ja, auch bei Matrix ist es ja nicht so, dass die Institutionen dich da irgendwie belügen, sondern du merkst es halt nicht, was sich wirklich hinter der Welt verbirgt. Das ist ja quasi auch das, was die Leute, die von Red Pill reden, eigentlich meinen. Also so diese Art und Weise, wie halt die Gesellschaft auch aus evolutionären Gründen halt eben gestrickt ist, weil es früher noch halt eben wichtiger irgendwie war, dass die Männer halt eben irgendwo die Frauen beschützen und als wir noch kriegerisch und noch mehr in unseren Stämmen festgebunden waren. Ich finde auch hier diese Formulierung, sie ermöglicht die Befreiung von weltlichen Verblendungen im Austausch für sexuelle Erleuchtung? Ja, was ich meine, wovon reden die da? Ja. Ich meine, ich verstehe nicht mal, was für eine sexuelle Erleuchtung geht denn damit einher, dass du verstehst, dass die Welt um dich herum irgendwie manchmal nicht so ist, wie sie scheint. Was ist das für ein Blödsinn? Da werden Sachen wieder, ja. Das ist dieses typische Ding, es wird irgendwas geschrieben, das wird schon richtig sein. Ne, keine Ahnung, es wäre halt auch mal, kann man nicht mit denen Kontakt aufnehmen und mal fragen, wie die sich selbst darstellen und nicht, das ist meine Interpretation mit meiner Meinung kombiniert von was die wirklich sagen. Also, das ist irgendwie generell. Ja, die werden das schon gelesen haben, was da steht, und die werden sicherlich auch was gefunden haben, woran sie sich gestört haben, weil das halt so ein POA-Zeug ist. Ja, ja. Und da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die irgendwie meinen, so, ja, hier hast du es durchschaut und so musst du die Frauen angehen, damit du irgendwie bekommst, was du willst. Aber ja. Und es geht mit Blödsinn weiter. Also, dass die Männer ihre Mütter als kreischende Habit verstoßen müssen und für die Zerstörung der Alpha-Eigenschaften der Väter verantwortlich machen. Bla, bla, bla. Nicht begehrenswerte Huren. Also, die Geheimnisse des Schlitzes. Das klingt doch alles. Das ist doch Irrsinn. Was Harry Potter und die Geheimnisse des Schlitzes. So, und wenn sie das alles getan haben, sind die Männer reif für die Ausbildung. Anstelle der verweiblichten Lehre, die sie bislang durch Fernsehen, Film, Musik, Familie, Schule und Gesellschaft wahrgenommen hatten, sollte nun etwas Neues entstehen. Aber man hat das Gefühl, die reden über die Nazis. Denken sie wahrscheinlich selber auch. Das glauben die garantiert, ja. Deswegen ja auch diese Trump-Verknüpfung. Oh mein Gott, was hat der R. The Donald mit zu tun? Ja, genauso wie Breitbart halt eben natürlich. Wie viele Männerrechtsartikel habt ihr schon auf Breitbart gelesen? Sehr, sehr viele. Ich glaube 2 oder 3. Ja, aber das waren dann wohl wirklich welche und nicht irgendwie so kriegt ihr Frauen rum oder so. Ne, POA, deswegen ist ja die Unterscheidung. The Red, ja. Also Red Pill sein ist ja bei den Männerrechtlern ein Begriff. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend, dass die Red Pill Seite eine Pickup Artist Seite ist. Die Communities hassen sich ja. Ich muss mir gerade so vorstellen, wie Ben Shapiro und Milo Yiannopoulos den Leuten beibringen, wie sie Frauen kriegen. Ja, ey, es gibt nichts Wertvolleres, als von Milo Yiannopoulos zu hören, wie man Frauen rumkriegt. Ja, oder von Ben Shapiro halt. Dem kleinen, der auch schon ewig verheiratet ist. Ja. Ja, gibt es irgendwas Interessantes in dem Artikel oder war das nur so normale? Ja, wir können das jetzt langsam mal der Ideologie verfolgen. Ja, dafür gehe ich zu Kleinart rein, um zu sehen, wie sich die Entwicklung der Ideologie verfolgen lässt. Meine Güte, ey. Und die QAs, ja, die stecken hinter den neuen Rechten, wa? Nee, ich find das ja geil. Jetzt, wo Trump gewählt ist, müssen sie einen Schuldigen finden, weil es kann ja nicht sein, dass sie einen scheiß Kandidaten aufgestellt haben mit Hillary Clinton und scheiß Wahlkampf gemacht haben und scheiße in den Medien gearbeitet haben und alle als Rassisten bezeichnet haben und damit ihre Partei entfremdet haben. Das kann ja nicht sein. Nee. Es muss einen Grund geben. Und dieser eine Grund sind russische Hacker. Nee, ich meine, dieser eine Grund ist Gamergate. Nee, ich meine, dieser eine Grund, das sind Pickup-Artists. Also. Und wenn man jetzt hier den Absatz liest, hat man das Gefühl, es wäre so eine von irgendwem hinter den Kulissen geplante Sache, dass die Männer ihr vorheriges Denken sowie alle Autoritätsfiguren abgegeben haben, um dann einen Nährboden für die Umerziehung zu rechten Ausländerhassern zu schaffen. Das ist wirklich... Ja. An Pathos kaum zu überbieten und an Armseligkeit kaum zu überbieten. Das. Oh. Was ist wahrscheinlicher? Dass es einfach eine Gruppe von Leuten ist, die sich treffen, um ihre eigenen Probleme in einem Kreis zu bereden und Erfahrungen auszutauschen, oder dass es alles von den Juden geplant ist? Letzteres natürlich. Ja, natürlich. Okay. Wenn man zwei Hypothesen hat, dann soll man ja nicht die auswählen, die am wahrscheinlicheren ist. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wir glauben alle, das passiert nur mit den Refugees, passiert nur, weil die Feministinnen eine größere Auswahl an Alpha-Männern wollen, damit sie uns Betas verschmähen können. So irrsinnig sind die, dass die wirklich glauben, dass wir solchen Verschwörungsmist glauben, oder was? Die sind irre. White Genocide. Hey, Hypergamie ist hinaufheiraten? Hinaufheiraten. Okay. Herabheiraten, hinaufheiraten, links heiraten, rechts heiraten. Ich verstehe aber gar nicht, über so, unter anderem aufgrund des Hangs zur weiblichen Hypergamie. Wie meinen die das? Also, dass die Frauen dann lieber einen virilen Flüchtling heiraten, damit sie keinen erfolgreichen Beta hinaufheiraten müssen? Oder? Keine Ahnung. Ich raff das sowieso nicht. Dieser feministische Spruch mit The personal is political, können die ja gerne machen für sich. Aber das Krasse ist, dass sie das auch für alle anderen machen. Plötzlich ist jede Handlung von jedem anderen Menschen politisch. Und plötzlich ist eine Community wie die Pickup Artists, ich glaube, die haben gar keine Politik. Denen geht es nur darum, wie sie am effektivsten Frauen rumkriegen. Und als hätten die eine politische Plattform, ey. Ja, natürlich, die existieren und es sind weiße Männer und das sind generell Männer und das ist voll. Kann gut sein, dass auf The Red Pill Donald Trump gefeiert worden ist, aber ganz ehrlich, der ist überall gefeiert worden, wo die Leute Humor haben. Ja, ja. Und Hypergamie, psychologisch gesehen bei Frauen ist es so, dass für einfach nur um Sex zu haben, dass das Profil an Männern ein anderes ist, wie wenn sie Kinder zeugen wollen. Ja. Also das ergibt auch einfach gar keinen Grund, also gar keinen Sinn. Also es ist so, keine Ahnung. Ja, aber außerdem von irgendwelchen Refugee-Männern kriegt man sicherlich auch nicht die Stabilität oder irgendwie die ökonomische Ressourcen. Ja, hallo, hast du mal gesehen, wie viel Geld vom Staat die bekommen mit ihren 8 Kindern? Ja, aber das habe ich eben ja gefragt. Also ich verstehe diesen Zusammenhang hier gar nicht. Die haben das doch alles natürlich nicht gereilt, aber die versuchen jetzt irgendwie diese Worte, die sie da aufgeschnappt haben, die sie dann vielleicht irgendwie mal ergoogelt haben, irgendwie in ihr Weltbild wieder zu übersetzen. Oh mein Gott, später kann man in dieser Gruppe sogar zu dem Schluss, dass weiße Feministinnen explizit darauf abzielen, die Herrschaft weißer Männer zu unterlaufen und auf diese Art die westliche Zivilisation zu zerstören. Ja, ja. Okay, kultureller Marxismus ist schon da so ein prominentes Ding, okay? Kritische Theorie, Frankfurter Schule und so, ja. Aber auch, es werden doch ständig so smash the patriarchy, das muss alles zerschlagen und dekonstruiert werden. Also natürlich. Diese Rhetorik kommt doch von denen. Ja, das ist wie der Typ auf der Demo, der dann meinte, wir wollen Leuten eigentlich einfach nur sagen, sie sollen tolerant sein. Und wer nicht tolerant ist, ja, der ist halt böse und ja, der dem kommt halt was auf den zu. Ne? So, wir sind nicht diejenigen, die hier Strukturen aufzwingen. Nein, ja, wenn sie nicht tolerant sind. Ja, ne, so mit einem Baseballschläger, wenn dir mal die Kniescheiben fehlen, ist doch schade, ne? Wärst du toleranter? Drecksnazi. Ja, meine Kacknazis, Alter. Das Schweigen über so Red Pill. Das find ich interessant, was sie da für eine Parallele ziehen. Also das ist von The Red Pill zitiert, nehme ich mal an. Du darfst deine Tarnung niemals aufgeben. Versuch nicht, den Held im Namen der Red Pill zu spielen und den wichtigen Kampf gegen Feminismus offen aufzunehmen. Das wird dich ganz ehrlich gänzlich zerstören. Es wird dir Karrieremöglichkeiten kaputt machen, dir Chancen verbauen. Wenn du auf eine dieser komplett verrückten Feministinnen triffst, musst du dich vielleicht sogar mit juristischen Schwierigkeiten rechnen. Ja, das ist ja auch total. Das ist so unrealistisch. Ja, das hat ja noch nie passiert. Ist ja noch nie passiert. Feministen haben noch niemals Leute denunziert, bei denen sie was gehört haben, was ihnen persönlich ideologisch nicht gefallen hat und die Leute ihren Job verloren haben. Ja. Nie passiert. Es ist nie, dass da irgendwie die Chefs angerufen werden oder Alter, Donglegate. Ja. Ja. Da machen zwei, also für Leute, die nicht wissen, was das ist, Donglegate ist so ein Ding gewesen. Da war so eine Tech-Convention und da haben zwei Leute, so ITler, einfach über Dongles Witze gemacht. Das war in Amerika. Dongle ist so Synonym für Penis. Dong ist Schwanz und Dongle sind halt Stecker. Also, genau, und hinter denen saß so eine vor denen saß so eine Feministin und hat das mit anbelauscht und die hatte so einen scheiß Blog gehabt, die hat ein Bild von denen gemacht, das online gestellt und die beiden wurden dann gefeuert. Also ich glaube, einer wurde gefeuert, der andere musste sich echt hart entschuldigen oder so. Also auf jeden Fall, die hatte noch nicht mal einen Blog, das war einfach nur bei Twitter. Ja, die hat nicht mal einen Blog gehabt? Die hat das rausgetwittert, von wegen so, ja, oh, total schlecht, so bei mir auf der Tech-Konferenz hier, hinter mir werden irgendwelche Witze gemacht über Dongles und Forking Repos, war auch noch so ein Spruch, den sie gemacht haben. Im Chat sagt gerade jemand, Feministinnen ist eine krasse Verallgemeinerung, völlig unzureichend. Also hier in dem Zusammenhang von den Weltraumaffen haben wir einfach keinen Bock, jedes Mal Radikalfeministin, durchgeknallte Feministin, blauhaarige Feministin zu sagen. Also wir sprechen von, wenn wir Feministin meinen, reden wir von Radikalfeministinnen, kill all men, etc. pp. Ja, nee, Moment. Von solchen Leuten, die hier bei Kleiner 3 schreiben. Ja, noch eine weitere Differenzierung. Klar, okay, ja, ich verstehe schon dein Argument davon, ja, es sind ja nicht alle Feministinnen so. Aber es ist nicht die Aussage, wenn man davon redet, dass Feministen so sind. Die Aussage ist, es existieren solche Leute, die sich als Feministen sehen und das im Namen des Feminismus tun. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ja, das sind halt nicht die richtigen Moslems, das sind halt nicht die richtigen Nazis. Nein, wenn man vom Feminismus heutzutage redet, dann redet man in dem Kontext natürlich von dem westlichen Feminismus, der total überholt ist, dritte Welle ist und einfach mal sterben sollte. Ich meine, das differenzieren die ja sogar auf der Red Pill hier. Und wenn du auf eine dieser komplett verrückten Feministinnen triffst, also es gibt auch normale. Das ist noch nicht mal wegen von Red Pill. Hier steht irgendwas von wegen Robert Greene, 48 Gesetze der Macht irgendwie. Aber da steht auch, so schrieb ein Nutzer vor einem Jahr in einem Post. Also vielleicht haben sie das schon. Also nicht mal offizieller Kram, sondern irgendwelche Leute da. Okay. Okay, wartet mal kurz. Hans Achibert schreibt da in Chat: Ja, gut, dann verallgemeinert nicht so völlig oberflächlich. Ihr sagt, die Feministinnen, gibt es aber viele Formen von Feminismus. Ja, darauf bin ich schon vorher eingegangen. Nur weil es viele davon gibt, heißt es nicht, dass diese eine Form nicht existiert. Und das ist durchaus das, worüber wir hier reden. Also von daher ist die Feministen schon eine gerechtfertigte Aussage. Ja, also wir reden ja über diesen konkreten Artikel. Reden über konkrete Leute, gerade wie diese Adria Richards, die Leute ihren Job gekostet hat, diesem Twitter-Ding. Und ganz ehrlich, ab einem bestimmten Punkt ist es auch nicht mehr unser Job, da zu differenzieren, sondern da sollen die ganze feministische Community, jede Feministin auf der Welt, soll sich mal überlegen, okay, was akzeptiere ich? Wo ich schließe mich hier an, wen akzeptiere ich jetzt als unter meiner Flagge stehend? Und dann sollen die mal sagen, okay, so eine Adria Richards, die da halt Leute denunziert wegen einem Witz, wo alle Erwachsene sind, ein sexueller Witz, den sie auch nur gehört hat, weil sie in der Nähe saß, der war nicht mal an sie gerichtet oder so. Und dann repräsentieren solche Leute den Feminismus. Und zu dem Zeitpunkt haben extrem viele online, die sich halt als Feministin präsentieren und so weiter und haben gesagt, ja, nee, das ist okay. Ja. Und auch noch ein krasses Beispiel für juristische Konsequenzen war dieses Ding mit dem Gregory Allen Elliott in Kanada, wo er da erst für so eine feministische Gruppe irgendwelches Artwork gemacht hat, glaube ich, also der Typ war Grafikdesigner, und dann haben die bei Twitter gegen irgendwen anders gewettert. Gegen den Typen, der das Punch-Up Anita Sarkeesian-Spiel gemacht hat. Gegen den geht's. Ja, und den wollten sie aus seinem Job rausmachen. Ja, ich wollte jetzt soweit nicht ausholen, aber ja, um den ging's. Leute. Auf jeden Fall, ja, lass mich das nochmal kurz zu Ende führen. Auf jeden Fall hat das halt dazu geführt, dass sie dann irgendwelchen Quatsch sich über ihn ausgedacht haben, von wegen, er würde die Leute harassen, und das wurde dann so ernst genommen, dass er 2 Jahre lang seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte, weil ihm untersagt wurde, überhaupt mit Computern zu arbeiten, was in seinem Beruf halt nicht anders geht. Ja, das sind so die juristischen Konsequenzen, die dabei rumkommen können. Der Hans Aribert schreibt da, ihr redet über die Feministinnen, bringt bis jetzt kein einziges Argument, macht euch nur lustig. Dann argumentiert doch mal, welche Kritik wollt ihr anbringen? Nun, Hans Aribert, die Kritik, die wir hier einbringen, ist erstens, wir reden nicht über die Feministinnen, wir reden über diese im konkreten Fall sich als Feministin identifizierenden Leute. Ja, wir reden über diesen Blog von Kleiner 3, der alle Nasen lang irgendwo zitiert wird. Du willst doch wohl nicht selbst dich hinstellen und jetzt sagen, wer jetzt Feminist ist oder nicht. Vor allem, weil das ja eine Bewegung ist und keine zertifizierbare Gruppe von Leuten. Partnerblog von der Süddeutschen Zeitung, diesem Jugendding von denen ist, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, aber ist auch egal. Auf jeden Fall Anne Witzorek ist Sachverständige für ein Gleichstellungsrecht, die dieses Ding hier vertreibt. Er hängt in allen möglichen Parteien rum, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und deswegen ist das ja alles relevant. Deswegen reden wir darüber. Das wird auch beim ZDF da wieder gehypt. In letzter Zeit haben wir letzte Woche drüber geredet, wo da auch Anne Witzorek als Feministin in Deutschland irgendwie Vorzeigefeministin da irgendwie geführt wird, als Vertreterin dieser ganzen Sorte. Und deswegen ja, finde ich das schon, dass das durchaus... Ich entschuldige mich nicht mehr dafür, dass ich sage, die Feministin, solange, das ist eine Bewegung, da gibt es praktisch Leute in Führungspositionen und diese Leute in den Führungspositionen sind alle knallverrückt. So Hans, wie Anne Witzorek und Laurie Penny und was weiß ich, wie sie alle heißen. Hans Aribert, ich merke schon, dass dir vieles daran liegt, dass Leute korrekt argumentieren. Aber zu sagen, dass, wie du hier sagst, zu sagen, der Feminismus ist nichts anderes als oberflächlich und Verallgemeinerung. Nun, es ist das, aber schau doch nicht darauf, ob es verallgemeinert oder oberflächlich ist, sondern inwiefern die Aussage korrekt ist oder nicht. In dem Modell von dieser Situation ist die Aussage korrekt. Im Endeffekt ist es Sprachfetischismus. Muss. Und ich habe auch keine Lust, mich da jetzt noch weiter mit zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Ja, bravo. Okay. Also, es steht den Leuten frei, ihre eigene Bewegung zu kritisieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal anderes politisches Spektrum, Tommy Robinson mit der English Defense League, der ist ausgetreten, als die English Defense League in eine Richtung gegangen ist, wo er nicht mehr damit übereinstand. Das sehe ich nicht so. Solche Handlungen sehe ich nicht aus feministischen Zirkeln. Ich sehe keine Kritik von so Radikalfeministinnen kommen, außer jetzt mal eine Alice Schwarzer, die sagt, man sollte den Islam für die Frauenfeindlichkeit kritisieren. Also, und dafür darf ich einen Vorschlag zur Güte machen. Wenn der Hans Lust hat, machen wir mal einen Stream, wo wir genau über das Thema sprechen können. Aber ich würde sagen, zugunsten des Streams heute Abend machen wir jetzt mal weiter. Ja. Das habe ich eingereicht, das ist Toxic Masculinity. Da ist also in Zimbabwe, glaube ich, war das. Nee, in Südafrika, in Limpopo, sind drei Männer zu Tode gekommen. Und zwar ging es darum, dass die Familie dieser drei Männer hatte Potenzprobleme. Also mehrere Männer in der Familie hatten Potenzprobleme und das haben die als lebensbedrohend oder existenzbedrohend gesehen. Haben sich dann Rat geholt bei einem Witch-Doktor. Also bei einem Medizinmann oder wie auch immer man das nennen will. Und der hat halt gesagt, es gibt schon ein Mittel. Ich gebe euch jetzt hier mal ein Betäubungspulver und dann geht ihr an den Fluss und sucht euch ein schönes weibliches Krokodil. Das bestreut ihr mit dem Pulver und dann vergewaltigt ihr drei das. Und dann wird auch das wieder klappen im Bett. Ja, also dann sind die drei Jungs losgezogen, haben das Krokodil gefunden, haben das Pulver verstreut, haben sich daran gemacht, nacheinander in Turns das Krokodil zu vergewaltigen und haben dabei aber in ihrer Ekstase nicht bemerkt, dass andere Krokodile von hinten kamen. Ja, das wollte ich einfach mal so, also toxische Maskulinität existiert manchmal schon, aber ja, sehr selten. Und irgendwie so, also ohne jetzt zu viel gutheißen zu wollen oder so, aber so, keine Ahnung, bist du beim Priester und dann bekommst du so den Rat, ja, jetzt schnapp dir mal das Krokodil und dann ran an den Speck. Stell dir einfach vor, du bist das Krokodil, du schwimmst so da, willst gerade jemanden auffressen und dann auf einmal, was? Ja, nein! Total am Arsch, Mann, keine Ahnung. Rar heißt Rar. Was war das Problem? Erektionsstörung oder was? Ja, hört sich so an, ja. Aber die sollen dann hochkriegen, wenn sie ein Krokodil ficken sollen, oder wie? Ja, das sind auch ganz viele andere Männer im Wasser. Also nackte Männer, muskelbepackt im Wasser. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das das Bild von dieser Veranstaltung ist, du. Also ich glaube, das ist nur ein Symbolbild. Sicher? Warte mal, nein, das ist ja kein Bild, das ist ein Video. Spiel doch mal ab. Nein. Das war vielleicht irgendwo mal ein Video, aber an der Stelle jetzt nicht. Ja, das ist aus Großbritannien. Ja, es gibt da analog zu den Masern-Partys, die man ja von South Park zum Beispiel kennt, wohl inzwischen Beschneidungspartys, wo sich Eltern zusammenfinden, eine Interessengruppe gründen sozusagen und dann sogar Personal aus entsprechenden Ländern einfliegen lassen, um die Sachen vorzunehmen. Die 8000-Zahl, ist das in diesem Jahr? Das kann ja nicht sein. Nee, ich glaube eher, dass es seit diese Praxis irgendwie beobachtet wird oder so. Also für ein Jahr fände ich es auch. Also wenn es ein Jahr wäre, dann würde ich die Special Forces losschicken. Hat nicht Großbritannien bei der Zählung von Female Genital Mutilation, tun die da nicht mittlerweile auch Genitalpiercings mit einbeziehen in die Statistik? Dachte ich, dass ich mal gehört hätte, ist es damit drin oder nicht? Ja, das könnte sein. Ja gut, aber dafür fliegt man ja jetzt nicht irgendwie Arbeitskräfte aus Afrika ein. Ja, aber ich glaube nicht, dass man bei 8000 auch von diesen nicht zu Partys, bei denen man seine Kinder genital piercen lässt. Also das halte ich für nicht wirklich. Also Familienfeiern sind das ja auch bei den Muslimen, wenn die Knaben beschnitten werden. Ach ja. Weil die das ja so schön hier in Anführungsstrichen setzen. Ich gucke gerade mal, wo die Zahlen herkommen und was sie besagen. Jetzt auf jeden Fall wohl ein Link irgendwie. Das Bild von dieser Charity-Chefin, das ist sehr ungünstig gewählt. Ja. Das war das Thema schon. Aber ich finde es erschreckend, dass sich sowas ausbreiten kann. Recht hohe Zahlen. Mysterious also. Just wrote a fascinating history of the old right. Oh. Da geht's also. Das ist wohl seit April 2005. 2015. Also das ist hier, steht ja es geht um dieses Papier. Also das werden wir nicht in Gänze lesen, weil das ist ewig lang und enthält einen Haufen Erklärungen zu, wie was ist Nazi, was ist das, was ist jenes. Das wäre ein Doppelstream sowieso schon, das zu lesen. Ah, hier kleiner Nachsatz noch zu dem letzten Artikel. Ich habe das hier aus einem in dem Artikel verlinkten anderen Artikel vom BBC. These figures show that 8,718 women have been identified as female genital mutilation victims, with 68 females saying the procedure had been carried out in the UK. Okay. Aber das, also die 68 seit April 2015. Ja gut, und das ist auch nur die Aussage, die beim Frauenarzt machen. Wo ist das passiert? Ja, das ist zu Hause passiert. Ich bin die Treppe runtergefahren. Das kann gut sein. interessant ist dieser andere Artikel, weil also der davor, den du davor eingeblendet hattest, eigentlich, weil die Sache ist, das ist ein anonymes Ding. Ja, und der kritisiert das hier halt kurz und spricht darüber, aber diese Person kann er nicht finden. Ne? Also das ist einfach gepostet worden und hat wohl ein bisschen, ich habe es bisher nicht mitgekriegt, aber es halt, steht halt auch drin, dass Gamergate ist zu kurz her, um ein Kristallisationspunkt der Alt-Right zu sein, und das Gamergate eher so halt so ein Symptom dieser ganzen faschistischen Entwicklung ist und so weiter und so fort. Ja, das reicht hier schon an. Ich gehe mal, geht a Mass Harassment Campaign. Das ist eigentlich schon genug. Ja, aber also dieser Autor zieht wirklich knallhart auf pseudowissenschaftliche Art und Weise diese Querverbindungen und schreibt da Material für den nächsten Artikel. Da wird dann im Guardian gesagt, hier in dem Paper steht, dass die alles Nazis waren bei Gamergate und Hakenkreuze auf die Spielepackungen gemalt haben und so. Mhm. Das ist doch das Problem eigentlich. Also deswegen schockt mich das wieder, dass auch sowas anonym veröffentlicht werden kann, und es wird garantiert auftauchen irgendwann in den nächsten Streams als Quelle. Das erinnert mich jedes Mal daran, dass ich irgendwie relativ am Anfang von Gamergate irgendwie so Dezember 2014 mich mit einem Nazi unterhalten habe auf Twitter, der halt für weißen Nationalismus ist, etc., der sich übelst aufgeregt hat, dass die ganzen Gamergate-Leute sich nur über Videospiele und Videospielpresse unterhalten und über Rassismus sprechen möchte, und das jetzt die Bewegung verlässt, weil das, er hat in der Presse gelesen, dass das ja alles Nazis sind, aber keiner hat irgendwie Plan, wie man rechtsradikal ist, und er hat jetzt keine Lust mehr auf dieses Gamergate-Ding. Das also der so rechts ist. Oh mein Gott. Also das ist der wahre Nazi, das ist der richtige Feminist, der dann seine eigene Bewegung verlässt, um weiter sein Nazi sein zu können. Ja. Das ist schon so gut. Oh Mann. Ah, hier haben wir eine sehr interessante Studie. Artikel. Entschuldigung. Ah, Hans, ist das hier ein Maskulistenforum? Das ist gut. Ja, das, ja. Was sind denn Maskulisten? Ich finde das schlecht, Hans, dass du gar nicht differenzierst zwischen verschiedenen. Das ist doch wirklich eine, also ist doch wirklich eine Verallgemeinerung. Also, komm ja, schon, total Hans. Verallgemeinert. Du machst dich doch nur lustig. Moment. Du machst dich doch nur lustig über uns. Komm schon. Aber du bist auf jeden Fall der beste Treue, den wir je hatten. Ja, Hans, also viel besser als die Antifa-Idioten. Ich weiß nicht, ob die anderen das ernst meinen, aber ich hätte schon echt Interesse, mit dir da so im Stream mal darüber zu reden. Nee, ich habe das ernst gemeint. Du falsch liegst, aber... Wollen wir gerade jetzt reinholen? Nee, das sprengt das Ding. Guck mal, wie viele Tabs wir offen haben. Da machen wir... Also, das ist ja auch... Vielleicht haben ja noch mehr Leute Lust, mal aus dem Publikum Das mitzumachen. Dann machen wir mal einen, vielleicht mal sowas Offenes auch zu einem Thema, wo dann immer ein, zwei Leute mal rein können und was dazu sagen. Und dann ist halt special. Sowas. Aber lass uns weitermachen. Von wem ist das hier? Ja, das ist von mir. Ich wollte die Leute nur darauf hinweisen, dass wir sehr viele interessante Artikel über fettleibige Menschen haben, die Sex haben, und dass es Wissenschaftler gibt, die Studienarbeiten drüber schreiben und einen Bachelor dafür bekommen, dass sie schreiben, wie das ist, wenn man dick ist und dann Sex hat. While fat sexual bodies are highly visible. Da muss der Satz aufhören. Und dann kommt das Komma. A cutting edge exploration not only of fat sex, but of identity politics, neoliberalism and contemporary body activism in general. Huh? Ich meine, wenn die SJWs mal wieder irgendwas von einer ungerechten Welt reden, dann sagt ihnen einfach, wisst ihr was, wir können dieses Gender Department, wir können das feministische Department oder Women Studies, die solche Artikel veröffentlichen, da können wir komplett staatliche Finanzierung streichen und können das in Entwicklungshilfe stecken. Dann kann man wirklich was gegen Ungerechtigkeit in der Welt machen. Das, aber ich meine, einfach nur diese Artikel, das, keine Ahnung, Mann, steht dann da jemand, der dick ist, vorm Spiegel, schaut sich auf den Bauchnabel und sagt, ha, es gibt gar nicht so viele Pornos, wo dicke Menschen mitspielen. Keine Ahnung, es ist einfach, was soll der? Unterdrückung, definitiv. Ja. Aber wie kann Fat Sex dieses Buch of Interest to Scholars of Geography sein? So, von der Gewichtsverteilung auf den Kontinentalplatten vielleicht. Ja, wegen den Bergen halt und den Themen. Eieiei. Keine Ahnung, ey. Aber sowas wird, sowas, ach, nee. Warum? Der Migration. Jetzt wird es amtlich. Ja, jetzt wird es amtlich. Das, jetzt wird es amtlich. Amt, vom Amt. Doch, Bundesminister. Hat mir irgendwo hat mir irgendwo notiert, was das Wichtigste drin war, aber ich finde meine Notiz gerade nicht. Ich brauche kurz. Es leben weniger Muslime in Deutschland, wie erwartet. Wenn man Leute befragt und wenn man die Zahlen anschaut, dann haben die Leute allgemein das Gefühl, dass es mehr Muslime in Deutschland gibt, wie es wirklich gibt. Aber ich wusste nicht, ob die Zahl schon drauf geprüft ist, dass Muslime oftmals konfessionslos eingestuft werden. Noch? Hier steht Ausblick auf 2016. Also die konkrete Dings war wohl, dass ungefähr die Leute ungefähr 20% schätzen und dass ungefähr 5% sind. Ach so, das ist hier quasi noch nicht erhoben, aber man nimmt jetzt an, dass diese Daten jetzt für dieses Jahr irgendwie so werden sollen. Ja. Moment mal, was ist denn der Satz? Im Jahr 2000, okay, kannst du nochmal hoch? Im Jahr 2016 hat der Zuzug nach Deutschland wieder erheblich abgenommen. Dies ist im Vergleich zu 2015. Ah. Ja, klar. Natürlich. Wie viel waren es 2015? Ein bis zwei Millionen? Guck mal, zu toppen. Jetzt erst ein paar hunderttausend, ist doch cool. Aber warum werden eigentlich die Flüchtlinge als Einwanderer gelistet? Die sind doch nur Gäste. Also jetzt nach Asylrecht. Die dürfen sich hier aufhalten, bis sie sicher sind im eigenen Land und dann sollen sie wieder zurück. Ja, du vergisst aber die Verschwörung der verrückten Feministin, mehr Alpha-Männer zu importieren. Oh ja. Ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Daten da aufgenommen worden sind, aber ich habe es ja öfter schon mal gesagt, dass ich in der Stadt mit Erstaufnahmelager wohne. Und ich würde sicherlich 20% schätzen, keine Frage. Aber jemand in Bayern, der irgendwo auf einem Ort mit 100 Leuten wohnt, der schätzt vielleicht auch 20 über die Medien, obwohl er gar keine Ahnung hat eigentlich, weil er nur einmal im Jahr nach München kommt oder so. Also schwierig, also ob das da rein oder rausgerechnet wird, wo jetzt die Leute leben und auch wie die Bevölkerungsdichten verteilt sind und all so Sachen. Also da ich finde das nicht besonders belastbar, weil der individuelle Eindruck, das hieße dann, okay, wir haben keine, es kann nicht zu einer Überfremdung kommen durch Muslime, weil es gibt ja nur 5%, aber Leute, die in Städten wohnen, wie Berlin oder Dortmund oder so, die sehen das vielleicht anders. In Berlin sind es noch 9% Mitbürger mit muslimischem Glaubensbekenntnis. Ja, wie ist das denn bei dir eigentlich? Weil ich habe neulich im Radio den ganzen Tag gehört, dass das bei dir in der Stadt wunderbar ist und eine Vorzeigestadt, was Integration angeht und so weiter. Bei mir jetzt? Ja. Okay. Ja. Wenn Sie meinen, also ich fühle mich ja halt manchmal, ich fühle mich halt manchmal nicht zu Hause hier, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich durch die Stadt gehe. Und ich gehe viel weniger in die Stadt als früher auch, weil. Eine schöne Komplett, kann ich da nur sagen. Ich weiß nicht, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Das ist so ein Elend teilweise und die Leute benehmen sich so anders, also sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich finde es jedenfalls komisch, dass sie gerade noch behauptet haben, dass ja so viele Leute jetzt zurückziehen, aber trotzdem ist hier irgendwie der Peak für die Erstanträge irgendwo im August oder wann? Ja klar, ja. Wenn es warm ist. Das war aber, also das... Da gab es ja, doch, doch die Nachrichten-Stories mit. Das ist nicht nur dieses Jahr. Das ist nicht nur dieses Jahr. Die haben ja gerade noch gesagt, dass hier irgendwie Anfang dieses Jahres Ende gewesen sein soll. Aber das ist hier ne 15, 14. Das geht hier ein paar Jahre. Und naja, hier ist halt eben der Peak jetzt gewesen. Und jetzt sind wir hier wieder zurück auf Level von ja, Jahresmitte 15. Jahresmitte 15. Na gut, aber das sind ja Asylanträge, das heißt, die sind schon hier, in den meisten Fällen. Trotzdem. Das sagt nicht unbedingt was drüber aus, wie viele hergekommen sind, sondern das sagt darüber aus, so wie viele Anträge wieder, gestellt wurden. Wenn jetzt so viele schon wieder zurück sind, warum ist dann jetzt erst hier oben... Die meisten stellen mehrfach Anträge, also die stellen oftmals wieder neue Anträge. Da gibt es auch noch eine Studie von McKinsey's, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden ist, ist zu dem Schluss gekommen, dass wir 485.000 oder 465.000 Menschen haben, die nach internationalem Recht keinen Schutz genießen, als Flüchtling irgendwo sich aufzuhalten von den Gekommenen. Aber ich fand nur sozusagen den Migrationsbericht fand ich ziemlich interessant, weil im Endeffekt, wenn man aus den Medien irgendwelche Zahlen hört, macht euch einfach die Mühe, den Bericht selber anzuschauen, weil wenn ihr dann 10 News drüber lest, dann ist es genauso viel Zeit, wie wenn ihr euch einmal den Migrationsbericht anschaut und dann seid ihr wesentlich besser informiert, wie wenn ihr euch von der Welt oder wenn ihr die Taz abonniert habt, natürlich, die Interpretation von denen vorschreiben. Weißt du, einer von den 3 Taz-Abonnenten hört unseren Stream? Auf jeden Fall. Nee, im Grunde ist das sogar noch relativ interessant. Wenn ihr das Dokument kennt, dann merkt ihr sozusagen den Medien-Bias, der dann zum Beispiel die Welt oder keine Ahnung, welche Publikation auch immer, dann, wenn sie was drüber schreiben will, welchen Bias die Publikation hat. Das ist eigentlich ganz lustig. Also schaut euch mal den Bericht an, wenn ihr so viel Zeit habt. Ja, hast du noch ein Highlight für uns oder hast du nichts gefunden? Nee, bisher noch kein Highlight. Aber ich bin auch noch nicht komplett durch. Okay. Neuansiedlung. Resettlement. Okay. Ja, also scheint wohl ein Abwärtstrend zu geben, aber so neu ist der jetzt wohl noch nicht. Also der ist relativ neu, im Gegenteil. Also er ist noch nicht von Anfang des Jahres irgendwie, wenn ich das richtig sehe. Ist aber interessant, dass die Fortzüge auch extrem ansteigen, aber sind da dann, geht es hier jetzt nur um die Flüchtlinge? Nee, das ist generell. Und das sind im überwiegenden Anteil sind es EU-Mitbürger, die herziehen und schnell wieder wegziehen. Ah, okay. Also der überwiegende Anteil an Ausländern in Deutschland sind auch EU-Bürger. Sind da drin Zahlen über Juden? Danach habe ich jetzt speziell nicht gesucht. Also fragte er unschuldig. weil das war ja so ein Ding, dass aus Frankreich die Juden aus Frankreich wegziehen. Da frage ich mich, wie das in Deutschland ist. Ich würde schon denken, dass es in Deutschland nicht so schlimm ist, weil wir sowieso im Moment die überwiegende Mehrzahl von den Juden, die in Deutschland wohnen, sind aus dem Osten. Also aus Ukraine, aus Russland und so. Ah, ja. Und ich glaube nicht, dass die so schnell hier abhauen, weil die auch in Israel nicht so gerne gesehen sind. Also ich habe da auch schon von ein paar Leuten irgendwie gehört, von wegen so, dann sagt mein Vater, lass uns gehen nach Israel. Und sie sagen, nein, geh nur nach Deutschland, dann müssen sie sich nehmen. Im Endeffekt ist es ja hier auch, also ich glaube, wenn es massive Vorfälle in der Richtung gäbe, dann würde Deutschland alles in Bewegung setzen, um die Leute zu schützen. Also da hat man in Deutschland noch die besten Karten wahrscheinlich. Außer in Berlin, Neukölln. Ja gut, aber war ich mal im Hotel, das war gegenüber von so einem israelischen Kulturzentrum. Und da waren damals schon vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, waren da schon Betonpoller davor. Und jederzeit Polizei, 2 Wagen. Also da haben die schon ein Auge drauf. Ja, ist auch gut so. Okay, wohin ziehen die Leute denn aus? Amerika, aber gut. Ja. Aus Asien kommen eine Menge, klar. Das ist die Frage, was alles mit Asien gemeint ist, ne? Mit Asien meinen sie also auch Iran. Mit Osten zählt er ja auch mit rein. Ja, klar, natürlich. Und Zentralasien. Also. Europa außerhalb der EU, gut, das sind wahrscheinlich Leute, Bulgarien, Rumänien sind ja inzwischen. Kosovo, solche Sachen wahrscheinlich. Aus der EU kommen ja ganz schön viele Leute rein. Ja, das ist doch die größte. Ja. Ah, ja. Das ist im Rest von Europa auch. Der Kater. Afrika ist ein bisschen unverhältnismäßig. Im Vergleich zu den anderen. Ja, das sind dann aber auch die Maghreb-Staaten-Leute, also die aus dem Norden von Afrika. Da Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen. Ja. Ah, hier haben wir ja sogar eine genaue Aufstellung praktisch. Aber andere Herkunftsländer ist auch gut. 41,8. Aber es geht, ja okay, Polen hat einen großen Anteil, das hätte ich mir auch gedacht, klar. Ja, klar. Bei den, also du musst halt nicht weit gehen, du hast eine überall polnische Communities in Deutschland und du verdienst halt unsagbar viel mehr als in Polen. Ja. Trotz allem, und Polen ist teuer geworden, also es ist nicht so, dass das so wie früher, dafür kostet das Bier auch nur irgendwie 50 Cent nix da. Nur großer, ja, ich weiß. Die Polen gehen zurück. Ja, das sicher auch. Also gerade auch, ich denke, wenn Polen hier fertig sind sozusagen und in Rente gehen, dann haben sie natürlich den Vorteil, mit einer deutschen Rente in Polen wiederum wie ein König leben zu können. Würde ich auch sagen. Das stimmt allerdings. Ist eine clevere Methode. Auf jeden Fall, würde ich auch so machen. Also meine Ex war oder ist immer noch Polin und die Mutter hat auch eine Wohnung, wo sie hin zurück kann, sozusagen, wenn die irgendwann mal hier in die Rente kommt. Ich glaub, dein Kater sagt die ganze Zeit Deus Vult. So. Faktotum hat ihn richtig verstanden. Er sagt, Bierpreise sind in Polen zu hoch. Er trinkt auch gerne mal ein gutes Jivitz oder ein Lech. Reclaim Byzantium. Nein, du darfst meine Katze nicht dünsten, Hans Gruber. Vergiss es. Niemand dünstet uns. Ai, ai. Achso, und zur EU-Migration, da kommen jetzt bald auch noch die Georgier und die Ukrainer hinzu. Und Aserbaidschan will man auch mit zunehmen, aber Georgier und Ukrainer wurden vor einer Woche oder so, diese Woche, wurde freigegeben von der EU, also visafrei reisen innerhalb der EU. Da kann sich die Türkei mal eine Scheibe von abschneiden. Mit Reform kann man eigentlich relativ schnell beitreten, wenn man möchte. Oder man will nur Investitionsgeld von der EU abgraben und dann nicht beitreten und sagen, edgy badge. Europäer sind doof. Was Erdogan immer macht. Ja gut, ich... Weiter, ne? Das war das mit den Muslimen. Ja, da haben wir dann auch schon vorgegriffen. Hier im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz, ja. Da wird das bestimmt auf jeden Fall stimmen. Ja, na gut, aber da ist die Frage, haben die eher ein Interesse daran, es so darzustellen, dass es viele sind, oder eher ein Interesse, dass sie es darstellen, dass wenige sind? Ich glaube, wenige. Mit beiden könnten ihre politischen Punkte pushen. Je weniger man sich rechnet, umso mehr sind so Macht verliert. Umso mehr ist man eine harmlose Minderheit und umso mehr sind, desto mehr braucht man politische... Hilft ja mittlerweile, ne? Also, dass du sagen kannst, du bist eine arme, unterdrückte Minderheit und wenn es jetzt immer weniger werden oder zumindest ein paar weniger, dann kannst du immer noch sagen, so, ja, die fühlen sich nicht sicher hier oder irgend so ein Kram. Das Hochrechnungsmodell, ja. Okay. Wir haben 3 auf der Straße gefragt und das hochgerechnet. Oder wie? Also keine totalen Zahlen. Oder wie? Geh auch mal aufs Hochrechnungsmodell, das interessiert mich. Ich habe in den Report selber noch nicht reinschauen können, aber ich habe den Nahen dazu gepackt. Halt immer gut, wenn du die sozusagen diese Key-Publikationen hast, wenn du dir die anschauen möchtest, da hast du am einfachsten ordentliche Zahlen. Was denn im Ländle tatsächlich passiert? Ja. So wie ich das eben dargestellt habe, war es natürlich nicht, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt Sinn macht, sich da jetzt dran. Ich das gut, dass sie im CIA World Factbook nachgeguckt haben. Okay. Ja, natürlich wird der Anteil der Muslime in Iran auf so hoch geschätzt. Das ist in allen islamischen Ländern so. Ja, im Iran gibt es auch keine Schwulen, habe ich gehört. Ja, das ist ganz merkwürdig. Hier der Artikel, ein gewagter Versuch in der Berliner Flüchtlingspolitik, um Sachen schneller hinzubekommen, wollen sie Projekte nicht mehr ausschreiben, was ziemlich scheiße ist. Und das schreit nach Korruption, also da kann man mal ziemlich gespannt sein, an welche Firmen in Berlin das dann vergeben wird, was man da nicht ausschreiben möchte. Weil der Staat hat, wenn er Bauvorhaben hat oder wenn er irgendwas von der Privatwirtschaft erledigt haben möchte, muss er das immer ausschreiben, damit sich verschiedene Firmen bewerben können. Und die Rot-Rot-Grün meinen jetzt, wir haben hier einen Notstand und deswegen müssen wir ganz schnell an die Leute, die an unsere Parteien gespendet haben, die Sachen vergeben. Also habe ich da auch gelesen. Also interpretierst du das? Ja, weil, keine Ahnung, also einfach nur auf ein Ausschreibungsverfahren verzichten, schreit eigentlich nach Korruption. Also. Jo. Das war es auch schon zu dem Artikel. Ah, der Caps Lock ist AFK. Das ist gut. Brennt die Hütte gerade ab. Nichts Besonderes. Ja, aber das für die Turnhallen wäre ja auch irgendwie schon zu wünschen, weil eigentlich sollen in den Turnhallen wahrscheinlich andere Sachen stattfinden in der Zeit normalerweise. Und wie lange geht es jetzt schon? Über ein Jahr? Ah, ja. von ja. Feibel will auch Sport machen. Ja, ist gut. Und ich werde schon einfach allergisch auf den, einfach wenn ich ihm zuhöre. Katzenallergie übers Internet. Virtual Reality Rape und so, ja. So. Oh mein Gott, ey. Wir machen dann einfach mal so einen Weltraumaffen-Stream einfach mit Fievel alleine. Ja. Ja, wie die Hypnotaut und viel Drama schaut dann Fievel einfach 2 Stunden lang in die Kamera. Fievel so, make America great again. Ja, aber das in Berlin, also ich finde es halt schon hart, dass du, wenn du deinen Container bauen möchtest, dass du dann so lange das nicht hinbekommst als Politiker, bis du sagst, das ist jetzt ein Notstand und wir müssen da sofort was machen. Und ich meine, in Berlin, das hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche oder vorletzte Woche, haben sie ja auch schon, also lösen sie die Überbevölkerung sozusagen in den Gefängnissen dort dadurch, dass man die Leute früher aus der Haft entlässt. Also das Berlin wird halt immer mehr zu so einem, keine Ahnung, einem Schmierentheater. Das ist eigentlich ein Berlin, unabhängig von Deutschland, wäre es ein Failed State, weil er überschuldet wäre und weil die Politik zu ineffizient arbeitet mit allem, was sie macht. Ja, ja, und vor allem auch der Müller hat ja gesagt, er möchte gerne noch mehr Flüchtlinge in Berlin aufnehmen, aber Berlin wird jetzt schon von Hessen, Bayern, Baden-Württemberg etc. bezahlt. Über den Bundes hier Finanzausgleich, Länderfinanzausgleich so rum. Ja. Und jetzt, ja, wir laden noch mehr Leute ein, die wir dann versorgen müssen. Ihr zahlt ja. Ich meine, Berlin hat halt jetzt schon auch einfach seine Probleme. War es nicht irgendwie 60% oder 70% der Mehrfachstraftäter haben einen muslimischen Hintergrund in Berlin? Da hatten sie doch auch mal irgendwann eine Studie drüber gemacht. Mir dann auch überlegen kannst, wie kriegt man denn das unter Kontrolle? Weil das sieht halt dann schon nach Mafia-Clan aus und dann ist das nicht so gut. Also. Ja, und gerade halt auch bei so Leuten, die dann halt oft hört man ja Libanesisch oder Palästinensisch oder so, da hast du halt auch die krasse Schwierigkeit, dass du die Leute eigentlich nicht loswirst, ja. Also kannst du dich auf den Kopf stellen, aber also Libanon okay, aber sobald du irgendwie palästinensischen Hintergrund hast, wirst du Schwierigkeiten haben, so einen Clan loszuwerden. Ja. Aber ich finde das krass, dass die Turnhallen da immer noch besetzt sind, weil wie lange ist das jetzt her, dass ich dieses Video über diese Wagenburg gemacht habe? Die steht übrigens immer noch, wohl. Dieser komische Wagenplatz da, diese Alternative. Aber da hatten sie ja schon, oh ja, wir müssen Plätze finden, für wo wir Container aufstellen können zur Flüchtlingsaufnahme. Wie lange ist das jetzt her? 8 Monate oder mehr? Und anscheinend nicht viel passiert in der Zeit. Die Wagenburgler hätten ja auch mal irgendwie sagen können, hey, Bundesregierung, schickt uns die queeren Flüchtlinge denn auch bitte zu uns. Also, ja, die nehmen aber nur welche auf, die nicht registriert sind. Das war ja einer der Streitpunkte. Dass die was dagegen haben, dass das registrierte Flüchtlinge sein müssen. Das finde ich gut. Ich finde es gut. Nur illegale Flüchtlinge aufnehmen. Nicht Leute, die legal hier sind. Und ja, bitte. Ja, weil die legalen nicht mal, die haben ja auch weniger Probleme halt. Ne? Ja, das stimmt. ja, das war in Hamburg. Haben die Linken Haushaltsdebatte gestört, weil man nicht nach Afghanistan abschieben soll, darf, möchte. Afghanistan ist jetzt auch nicht unbedingt das Land, weltweit bekannt für sehr sichere und saubere Straßen. Man kann jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass das wirklich ein sicheres Herkunftsland ist. Theoretisch könnte sich aber die Bundesregierung auch was überlegen, wie zum Beispiel, vielleicht schieben wir nach Iran ab. Oder nach Usbekistan und zahlen dem Staat da einfach ein bisschen Geld. Und wenn wir die Leute hier haben, kostet das einfach noch mehr. Und dort ist es auch einfacher, zum Beispiel ihre Religion auszuüben. Ich weiß auch nicht. Wobei, in Afghanistan halt auch dadurch, dass die Bundeswehr dort mit involviert ist, ich eigentlich schon auch dafür bin, dass man da großzügiger ist mit afghanischen Flüchtlingen. Aber ich weiß halt auch nicht. Also es kommt halt immer drauf an. Aber die Linke wollte auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Ja, es gab ja auch einen relativ großen Protest, so zumindest von den Bildern her, in Frankfurt am Flughafen. Wo auch ein Haufen Leute waren, die dagegen protestiert haben. Ich bin da auch unentschieden, weil ich meine, auf der einen Seite müssen wir da den Frieden sichern, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite schieben wir da in Leute ab. Ja. Ich muss sagen, halt bei Straftätern würde meine Toleranz halt aber auf jeden Fall ein Ende finden. Also da würde ich sagen, ja, selber schuld. Ja, das Ding mit Afghanistan ist halt auch, Pakistan hat halt seine Koranschulen, die halt regelmäßig Nachschub für die Taliban liefern, mit Menschenmaterial, mit jungen Gotteskriegern, die für ihren Glauben bereit sind zu sterben. Und wenn halt Pakistan da nicht selber auch noch irgendwann mal zu Potte kommt, wird Afghanistan halt nie sicher werden. Oder halt, ich weiß nicht, auf jeden Fall nichts mit einer Sicherheit, die wir in Europa als Sicherheit wahrnehmen. Aber Afghanistan wird einfach ständig destabilisiert durch Pakistan. Pakistan tut ja auch die Kaschmir-Region dauernd destabilisieren. Da hast du dann einen pakistanischen Staat, der dann mit Geheimdiensten und Militär mit anderen Staaten zusammenarbeitet. Und in der Zivilgesellschaft in Pakistan werden halt Leute als Gottesgegner ausgebildet. Da kannst du halt auch an den Kopf fassen. Also, ja. Ja, ach, das Ding. Ja. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich fand das ganz interessant, dass die Kollektivbeleidigung nur, wenn die Gruppe klein genug ist, als Beleidigung aufgefasst werden kann. Ja, das ist doch interessant im Hinblick auf unsere beliebte menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit. Ja, also. Und da gibt es jetzt also mit den Buchstaben A, C, A, B, das steht, glaube ich, für All Cops Are Bastards, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja. Da möchte ich aber unbedingt dran erinnern, an diese, ich glaube, von der CDU war sie, die meinte, AKAP wäre ein beliebter türkischer Vorname, deswegen würde man ihn so oft auf Graffitis sehen. Ja, klar. Unbedingt. Oh Mann, ey. Also da ist jemand aufgegriffen worden. Fußballspiel. Gut, die Frage ist vom Verfassungsgericht dann gelandet im Endeffekt. Ja gut, die Frage ist, ob du sagen kannst, dass alle Polizisten Bastarde sind, ob das erlaubt ist. So. Das Ding ist halt, wenn du jetzt irgendwie vor der Polizei stehst und dann da irgendwie dein AKAP-T-Shirt anhast und dann den anbrüllst und auf AKAP drauf zeigst, das ist was anderes, wie wenn du das T-Shirt trägst, an der Gruppe von den Polizisten vorbeiläufst und nichts machst. Also, und ich finde es eigentlich schon gut, dass du einfach mehr Freiheit hast, zu sagen, was du sagen möchtest. Also. Aber darf der Kopf dann auch, nee, der muss dann wegen seinem Beamtentum schweigen dazu im Endeffekt, weil sonst müsste der ja auch eine Aussage machen dürfen. Ja, haben sich auf jeden Fall auf Artikel 5 berufen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch schön. Was, 14,2 Millionen? Je größer das Kollektiv ist, auf das sich die herabsetzende Äußerung bezieht, desto schwächer kann auch die persönliche Betroffenheit des einzelnen Mitglieds werden. Ja, also weil es bei Vorwürfen an große Kollektive nicht um das individuelle Fehlverhalten oder individuelle Merkmale der Mitglieder, sondern um den aus der Sicht des Sprechers bestehenden Unwert des Kollektivs und seiner sozialen Funktion geht. Okay. Ja, das ist ja faszinierend, dass Sie das so ausgelegt haben, weil das widerspricht ja eigentlich dem, was wir hier praktisch wöchentlich irgendwie aufgetischt kriegen. Ich dachte, das war der Grund, warum man das verbietet. Ja. Also ich finde nicht, dass es verboten werden sollte, aber keine Ahnung. Im Endeffekt ist das ein Aufruf zum Islam-Bashing, so ein bisschen. Und ja, ich dachte jetzt eher an die Juden, aber ich denke auch immer an die Juden. Ja, nee, aber es ist egal. Je größer, das ist, sind doch 5% hier, das ist doch eine große Gruppe, so ungefähr, weißt du? Aber ich meine, also Das ist wirklich, wie du sagst, das ist das Gegenteil von dem, was uns sonst gepredigt wird. Das Ding ist halt auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel den Kapitalismus kritisiert, meint man nicht den einzelnen Angestellten. Wenn man die NATO kritisiert, meint man nicht den einzelnen Amerikaner oder den einzelnen Franzosen. Wenn man Islam kritisiert, meint man nicht den keine Ahnung, den Kebab-Verkäufer oder den Versicherungskaufmann. Und ich finde es schön, dass einfach das Verfassungsgericht da auch mal sagt, Leute, haltet euch mal einen Rahmen mit eurem, oh mein Gott, meine Gefühle sind verletzt. Ich leide jetzt da drunter, dass jemand irgendwas an irgendeine Gruppe beleidigt hat, der ich mich zugehörig fühle. Also im Endeffekt ist das alles darauf runterzubauen, dass Beleidigungen angenommen werden und nicht gegeben werden können. Okay? Wenn genau. sich jemand beleidigt fühlt, dann ist es das, weil man sich deswegen fühlt. Wir haben jetzt schon das Phänomen dafür, dass Leute sich für jemand anderen beleidigt fühlen. Okay? Wir haben dieses White Knighting und Virtue Signaling und so. Das müsste doch überhaupt nicht möglich sein, wenn immer nur die Person beleidigt werden könnte, die im Kontext angesprochen ist. Also, nein. Ja, moralische Narzissten. Oh. Das fand ich auch lustig, ausgerechnet von der Idee. Ja. Das ist ja auch so ein Magazin, was immer wieder mal Geld dafür bezahlt, um irgendwie in meinem Facebook-Feed zu erscheinen. Und ja, ich habe den Anfang gelesen, aber das war schon lustig. Ich finde es hervorragend. Also ich finde das Konzept auch immer ganz interessant. Also dass du, ich weiß nicht, oftmals ist so diese Gutmenscherei oder so, die SJWs, die wollen ja sozusagen, die wollen sich ja gut fühlen. Sie sind ein Anwalt von Minderheiten. Sie sind nicht nur einfach dafür da, dass niemand benachteiligt wird, sondern sie sind ein Anwalt dafür. Und weißt du, das ist das Wichtigste, was ich in meinem Leben tue. Und es war so wichtig, dass ich gegen Gamergate war. Und das war das Größte in meinem Leben. So Kommentare hört man auch oft von SJWs. Und ich finde es halt interessant, dass da dann ein Psychologe, Psychotherapeut daherkommt und das ein bisschen analysiert. Weil ich finde es immer ganz interessant, sozusagen eine psychologische Erklärung für eine politische Neigung zu sehen. Also, oder zu hören. Ja, das ist gerade so ein Christenmagazin, hier sowas schreibt. Und von wegen die Wahrheit schlechthin. Finde ich auf jeden Fall gut. Deutsche Sprachraum ist voll von moralischem Narzissmus, auch in den Medien. Der Hans, der fragt, wo man nachlesen kann, wie die sich die Weltraumaffen politisch so sehen halt. Ja, ist ganz wichtig, ne? Ja, ist halt. Da haben wir schon einen Stream zugemacht. Okay, dann gibt es wahrscheinlich später einen Link zu. Aber der Faktotum war schneller als ich. Der Link steht schon zweimal im Chat, den kann der Hans dafür. Okay, gut. Da haben wir den politischen Kompass durchgegangen mit ein paar Leuten hier. War alles sehr aufschlussreich und lustig. Ein Beispiel für den moralischen Narziss ist Volker Beck. Ist das so? Ja klar, der hat es nicht nötig gehalten, nach all den Sachen irgendwie eine Konsequenz zu ziehen, weil er sich im Besitz der einen Wahrheit glaubt. Ach ja. Glaube ich schon. Also bei dem kann ich mir das sehr vorstellen, auch weil ich weiß, wie Leute mit so Amphetaminzeug und so dazu neigen, sich selber zu überschätzen und ziemlich unangenehm und ja, sehr narzisstisch zu werden. Er hat verbotene Substanzen konsumiert, also ziemlich viel Dreck am Stecken. Ach, komm schon. Ganz ehrlich. Bei harten Drogen bin ich nicht so ein Freund von. Also, ich finde das auch lustig. Verkauft er sich selbstgerecht als Menschenrechtler? In Anführungszeichen Menschenrechtler. Ja, also das ist die Kirche aber auch nicht so ganz. Nee. Ne, so nach dem Motto, wir haben das alles erfunden, Demokratie und ja, was ja. Wobei, die Würde kommt von uns und alles. Also zu Beck, es heißt doch immer, alle Politiker schlafen und die machen nichts. Jetzt kommt hier der Beck an, ist endlich mal ein Politiker wirklich hellwach, komplett fokussiert auf seinem Amphetamin-Range. Das ist auch wieder nicht in Ordnung. Nein, Quatsch. Aber der Beck ist ein gutes Beispiel. Einfach für dieses... Ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass mein absolutes Back-Highlight war ja immer noch, als er damals zu der Beschneidungsdebatte sich als Homosexueller in den Bundestag gestellt hat und gesagt hat, gucken Sie doch einfach ins Alte Testament, da steht das auch drin, dass das sein muss. Ja. Ja. Ah ja, das ist hier, ist das die Verbandsklage? Oder war das, nee, das war eine neue Dimension des Hasses. Ja, we've got next level. Die Konsequenzen aus dem NSU-Skandal, das ist ja auch wieder dieses Ding, dass dieser NSU-Skandal uns ja immer so als, das ist ja wieder so bezeichnend für Deutschland, ne, der NSU-Skandal. Und dann lesen wir, von wem der Artikel ist und sehen, welches Logo auf dem Bild unten prangt. Dem Haus- und Hofautoren von der AA-Stiftung, ja. Und dann auch gleich wieder dieses Bild einzubauen. Er hätte irgendein Bild, er hätte Merkel oder irgendwas, aber nein, zack, Amadeo-Antonio-Stiftung und nochmal Bildunterschrift. Das ist eine der Initiativen, die sich gegen Rechtspopulismus engagieren. Foto. Das Anne-Frank-Zentrum, jawohl, auch und die türkische Gemeinde und alle guten Menschen eigentlich, außer den Drecksler. Deutsch Plus. Oh Mann. Und die hätten die nötigen Konsequenzen gezogen. Und endlich mal mehr Geld für ihren ganzen Aktivismus auf den Tisch. Echt eine längerfristig angelegte Absicherung der erfolgreicher Projekte über ein Haushaltsjahr hinaus. Gebt uns doch Garantien, dass ihr uns, und dann könnt ihr uns auch, wenn ihr rausfindet, dass unsere Chefin bei der Stasi noch viel schlimmere Sachen gemacht hat, nicht mehr das Geld streichen. Bitte, bitte, bitte. Ja, und Scheiß, so ist das. Initiativen für die AA-Stiftung, die sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus engagieren, waren in den vergangenen Monaten verstärkt unter Druck geraten. Unter anderem wurde es die Zusammenarbeit der Stiftung mit dem Justizminister Maas in der Taskforce gegen Hate Speech von rechts angeprangert. Das ist so traurig. Die mussten sogar ihr Portal digitale Hassquellen zumachen. Natürlich auf Druck von rechts nicht, weil sie Scheiße gebaut haben. Die mussten sogar ihr Portal unter der Überschrift, nee, die mussten ihr Portal, das Portal, das eine digitale Hassquelle ist, mussten sie zumachen. Offene Brief. Also wenn das nicht mal... Das letzte Ding ist, rechtspopulistische Organisationen beziehen sich jetzt öfter auf die Meinungsfreiheit. Das muss aufhören. Ja. Ja, das muss aufhören. Ja, das ist ja auch Anne Witzorek-Spruch schon gewesen seit 2015. Den hat sie ja auch nochmal wiederholt auf der Seite, die wir uns letzte Woche nicht angeguckt haben, weil wir dachten, die wäre alt. Die hat sich ja vulgäre Analyse nochmal angeguckt. Da gab es heute ein neues Video. Das war ja kein Datum, das war nicht auszumachen. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was die Nazis sagen, aber freie Meinungsäußerung ist wichtig. Ja, außerdem, wer entscheidet das? Ich meine, das ist ja hier schon so, dass wir sind jetzt hier auch schon die Nazis, weil wir haben das von Anfang an angeprangert. Wir haben das schon angeprangert, als es noch gar nicht diese Taskforce und diesen ganzen Kram gab. Wir haben das ja, alles schon. Du weißt ja, dass jetzt letzte Woche dieses Gutachten erschienen ist, dass das auch nochmal wissenschaftlich untermauert hat, dass wir Drecksnazis sind. Ja. Definitiv, ja. Und auch toll, wer das unterschrieben hat. Also wer sich immer schon mal moralisch von Iris Berben oder einem der Sänger der Prinzen leiten lassen wollte, der kann sich da in die Reihe stellen und auch. Das ist so die Hillary Clinton-Variante, ne? Also irgendwie sich nur hinstellen und sagen, hier, diese reichen, berühmten Leute sind auch der Meinung, dass endlich meine Vagina auf dem Thron sitzen muss. Und alle meine Gegner sind Rassisten und Sexisten. Das hat ja prima funktioniert in der Vergangenheit. Das wird in der Zukunft garantiert auch weiterhin so gut funktionieren. Ja, die Geschichte hat sich ja inzwischen als wahr herausgestellt. Das war noch Anfang der Woche wahrscheinlich. Inzwischen wissen wir ja, dass die Spuren übereinstimmen. Und im Gegensatz zum Vater in Freiburg hat der griechische Vater gesagt, er ist erschüttert, dass die griechischen Behörden irgendwie sowas zugelassen haben. Also, Griechenland war zu 10 Jahren Haft auf Bewährung, oder ist er abgehauen? Oder? Hat er die abgesessen? War das mit 7? Das Bemerkenswerte ist hier, ne, das schreiben sie hier, dass der damals schon 17 gewesen sein soll und heute immer noch 17 ist. Ach ja, das also, Ding. Und dass da 3 Jahre dazwischen liegen. Also, dass gar nichts funktioniert von der. Also, es funktioniert überhaupt nichts. Keine Vernetzung offensichtlich, gar nichts. Nicht mal bei einem Straftäter. Ne? Also, dass man vielleicht nicht alle Daten hin und her schicken kann, aus datenrechtlichen Gründen etc. pp. Aber dass Straftäter nicht irgendwo in der Datei, flüchtige Straftäter in irgendeiner Datei liegen, ne? Damit beim kleinsten Verdacht überprüft werden kann, ob der irgendwo ist. Oder? Ist halt die Frage, ob Griechenland überhaupt, also generell überhaupt Dateien über Straftäter führt. Ja, natürlich. Da, natürlich. Also, jeder. Also, Griechenland ist ja nicht also, irgendwie eine Bananenrepublik. Ja, ja, aber beziehungsweise jetzt im Nachhinein, also wenn der das da gemacht hat, wenn das der gleiche Typ ist und die Anschuldigung stimmt. Ja, die werden wir wahrscheinlich dann gefunden haben in irgendeiner Datenbank, dass das der Typ ist. Denke ich mal. Ja, ich hier steht ein europaweiter DNA-Abgleich des Tatverdächtigen habe keinen Treffer in einem anderen Land ergeben. Ja. Ja gut, das heißt ja nur, dass sie seine DNA nicht geführt haben. Das ist ja auch eher unüblich. Also, es wird ja nicht immer gemacht. Höchstens, wenn das auch so sexuell bestraft hat. Bei einem Mordverdächtigen? Also, ja, bitte. Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Gesetze in Griechenland sind. Das also kann halt schon sein. Dass da irgendwie in allen europäischen Ländern irgendwie ein rotes Licht angeht, dann steht da irgendwie hier, uns ist ein Mörder abgehauen. So sieht er aus und das haben wir über ihn. So sollte es funktionieren, wenn es vernünftig wäre. Ja, und jetzt wird das hier wieder natürlich so verallgemeinert hier. Ne? Also hier wünsche ich mir auch mehr Differenzierung. Und halt vielleicht noch ein Mord, wer weiß. Ja, das mit diesen Leuten, die sich als minderjährig ausgeben, soll es ja auch öfter geben. Also das Krasseste, was ich dazu gelesen hatte, war dieses Ding, was Sargon da mal geteilt hat mit irgendwie so einer Engländerin und dann hat er irgendwie Bartwuchs gehabt und soll irgendwie 12 gewesen sein oder so. Was ich dann auch so. Ja, jetzt kommen wir so langsam beim Kampf gegen den Hass wieder an. Ja, weil die Hassmeers, da haben wir scharenweise Politiker, die nicht mehr Politiker sein wollen, weil sie eine böse E-Mail bekommen haben und keinen Spam- und Autofilter einrichten können. Ja. Deswegen ist das furchtbar. Weil ja auch die Politiker früher in der Zeit von der Post niemals böse Briefe bekommen haben. Ja, das gab es früher gar nicht. Das ist seitdem es die E-Mail gibt, seitdem gibt es erst Hass. Also das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sich immer weniger Bürger irgendwie adäquat vertreten fühlen. Könnte auch sein. Nein. Das liegt am überschäumenden Hass. Der Deutsche, der ist mit einem Hassgen geboren worden. Und das tritt hier ganz deutlich heraus. Wir gehen mal kurz abspielen, das ist nur eine Minute 28. Ja, dann schauen wir mal rein. Sekunde, ich muss noch kurz. Ich meine, das. Hör eine Rückkopplung. Doppel. Okay, Sekunde. Das ist echt eine schöne Rückkopplung, die du da hast. Ja, tut mir leid, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Einmal mit Profis. Auch nur einmal. Letzte Woche hat das doch auch geklappt. Such dir andere Affen. Niemals. Aber dann wird das auch mit den Profis nichts. Aber ich finde halt, das mit der Hassdebatte finde ich halt so interessant, dass jetzt vor der Bundestagswahl, dass man sehr viele Initiativen verabschieden muss über Hassmails und Fake News und Hate Speech, damit man dann wiedergewählt wird, weil man Angst hat, dass man die Journalisten, die man kennt, in den etablierten Medien, dass die Kontakte nichts mehr bringen und dass man dann ein neues Netzwerk braucht, um sozusagen beliebt zu werden als Politiker oder seine Message rauszubringen. Ich finde es sehr interessant, wie hart derzeit die Politiker einfach versuchen, da allen möglichen Scheiß zu machen. Hauptsache, dass sie wiedergewählt werden. Das ist echt erbärmlich. Ja, okay. Scheinbar ist dieses Google Hangout hier eine Bitch heute. Weil irgendwie lässt mich das nicht euer Signal von dem anderen Ding trennen. Und deswegen gibt es eine Rückkopplung. Wenn ich das umschalte, dann schaltet ihr euch da auch hin um. Müsst ihr das jetzt erst runterladen, dann lassen wir es doch bleiben. Ne? Ja. Ja, hier, sehr interessant. Hate Crime and Hate Speech in Europe. Comprehensive Analysis of International Law Principles. EU-wide Study and National Assessments. PRISM. Es heißt immer, dass wenn die Amis, ihr PRISM-Programm halt gemacht haben, dass es ziemlich orwellisch ist. Aber orwellisch meint im klassischen Sinn eigentlich, dass man Kontrolle über Sprache, über die Bevölkerung hat, nicht über die Ausspähung. Und da muss man sagen, sind die Europäer wesentlich besser mit ihrem orwellischen PRISM-Programm, weil man damit dann sozusagen jetzt die Sprache regulieren kann und dass es viel näher an 1948 dran ist, wie wenn man alle Menschen auf der Erde ausspäht, so wie die Amerikaner das tun. Und da muss ich dann sagen, ja, das ist jetzt wirklich 1984. Also dazu mal ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe ja dieses Seminar von Gefahren des Natural Language Processing bei mir in meinem Studium und ich hatte ja da diesen Referat da gehabt über Hate Speech Detection. Und es gibt schon echt Paper, bei denen man einfach meint, als Goldstandard Leute, also Analyse von Leuten zu verwenden, die Feministen sind oder Aktivisten sind, also wirklich nicht Leute, die keinen Bias haben. Die hat man annotieren lassen, was Hate Speech ist und das dann durch das System gejagt, das trainiert und so und auswerten lassen. Im Endeffekt kamen Sachen raus, die teilweise als Hate Speech erkannt waren, aber dann von der Testgruppe nicht als Hate Speech erkannt wurden. Oder Dinge, die vom System nicht als Hate Speech erkannt wurden, aber doch Hate Speech waren. Deswegen ist das auch echt gruselig. Es gibt einfach diese Mechanismen dazu und da meinte einer zu mir, ja, nur weil es schwer ist, da eine Grenze zu finden, heißt es nicht, dass man das gesamte Konzept jetzt verwerfen sollte. Ich so, doch, das sollte man. Ja, doch. Ach, weil ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie die zigste Initiative, die wir irgendwo sehen? Wir haben EU No Hate Speech Movement. Wir haben, nicht egal, gut, das kommt jetzt von Google selber, damit sie keine Regularien erfahren. Dann haben wir jetzt die Initiative hier. Können wir nicht endlich ein Wahrheitsministerium bekommen, damit man dann eine Adresse hat, die man kritisieren kann? Könnt ihr das vielleicht zusammenlegen? Ich fände es besser, wenn man einfach nur eine Adresse hätte. Nennt es Toleranzministerium oder so, dass man dann dahin seine Kritik äußern kann. Aber einfach wie krass das auch schon wieder ist, ne? Allein dieses Words are Weapons und dann hier Klick, Bang! Ja, also auch da, auch diese Unterzeile, sie wollen verhindern, dass Hate Speech halt getarnt wird und sie wollen ihn einschränken in der New Media, was auch immer das sein soll, wahrscheinlich das Neuland. Aber dann können sie noch nicht mal die europäische Fahne hier, also die ist gestaucht. Ja. Aber Preventing Redressing, also Satire, fällt da zum Beispiel drunter. Oder ich habe doch nur irgendwie eine Geschichte erzählt oder so. Das wäre dann alles Redressing of Hate Speech. Also wenn du dir eine schöne Fabel ausdenkst. Shakespeare wäre also wahrscheinlich für Julius Caesar gesteinigt worden von seinen Zeitgenossen. New Media ist Online Newspapers, Blogs, Wikis, Videogames and Social Media. Videogames, interessant. Ja. Man kann, also wie wäre es denn, wenn auch Malerei, Filme machen, Bildhauerei, sowas mit reinkämen? Das fände ich fair. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Mein Hassbild. Das ist doch schon, das geht doch schon in Richtung entartete Kunst dann auch. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch jetzt mit Russland, was wir bekämpfen wollen, weil Russland hat ja die Wähler gehackt, dass sie absichtlich für Trump stimmen. Ja, hat der CIA gesagt, und wenn das ein Geheimdienst öffentlich macht, dann ist es auf jeden Fall, dann stimmt das. Mhm. Ja. Und aber hier dieses, die Studie hier, das ist also ein Sonderstream wert, aber ich wollte nur schon mal vorgreifen. Ja gut, dann machen wir das mal im Sonderstream. Aha. Das gehört auch noch mit dazu, Positionspapier. Genau. Nominalisation. Ich habe jetzt hier übrigens nochmal gedreht. Ich gucke jetzt mal, wie das über hier. Persönliche und dienstliche Mailadressen bekam Thomas Purwin die Beschimpfungen. Ich schlag dir den Schädel ein, war noch die harmloseste Drohung. Alles andere will er nicht wiederholen. Ganz seine ehrlich, Frau, das war wahrscheinlich die. Ihre Tochter wurden auch. Ja. Das war wahrscheinlich die einzige Drohung, die eine ernsthafte Drohung war. Ja. Glaube ich auch. Also. Na, weiß ich jetzt nicht. Ob, also, es, ich kann mir schon vorstellen, dass es genug Arschlöcher gibt, die irgendwem, der sagt dann irgendwas zur Flüchtlingspolitik, die ihn dann mit Scheiße vollkippen. Kann schon sein. Und ich meine, er darf auch seine Meinung zur Flüchtlingspolitik haben. Also zum Beispiel. Ne? Ohne, also ja. Ich finde es irgendwie schon zweischneidig. Aufs Übelste bedroht. Zu viel für den 35-jährigen SPD-Vorsitzenden in Bocholt. Er wirft hin. Also wenn man die Mail liest, da kann es einem nur eiskalt den Rücken runterlaufen. Das ist keine schöne Sache, die man da liest. Im Gegenteil, es ist schockierend, es ist pervers, es ist obszön und ist einfach nur widerlich. Nach den Mails gegen meine Familie, gegen meine Lebensgefährtin, gegen mein Kind ist für mich eine Grenze überschritten, wo ich sage, das ist mir das Ehrenamt nicht wert. Ich trete an dieser Stelle von meinem Job als Parteivorsitzender zurück. Seit Monaten geht das so. Das darf man aber nicht machen. Das geht nicht. War das Chris, aber du hast keine Familie. Also da, ja, das ja, deswegen kannst du seine Lage nicht beurteilen. Ja, dann kann niemand mehr mit Familie in die Politik. Das ist ja das Perverse, was ich er im Endeffekt das anprangert, dass Leute da rausgedrängt werden. Also ja, ich kann das ja verstehen, dass er da, dass ihn das trifft, wenn er so eine E-Mail kriegt und so. Aber du darfst dich halt nicht erpressen lassen von den Leuten. Ja, du musst ja halt auch vorher. Musst du dir bewusst sein, dass wenn du in die Politik gehst oder wenn du Journalist bist, wenn du einfach im öffentlichen Fokus stehst, dass sowas sehr unschön ist, wenn es passiert, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt. Dann musst du im Normalfall, sprichst du dann mit deinem Partner dann vorher darüber, dann macht ihr zusammen eine Entscheidung, ob du dir einen Job mit einem Low Profile suchst oder ob du halt in der Öffentlichkeit stehen möchtest. Aber so, ich finde diese Inszenierung davon finde ich irgendwo geschmacklos. Auch wenn wir auch schon Attacken auf Politiker hatten, die auch nicht in Ordnung sind, die auch nicht hinzunehmen sind, aber sozusagen den öffentlichen Diskurs von solchen Drohungen bestimmen zu lassen, das halte ich für fatal, weil sobald du mehr Rücktritte siehst wegen Hassmails, treten immer mehr Leute dann auch mit Hassmails auf. Also es wird dadurch nicht besser. Ja, es gab ja wohl auch schon den nächsten Vorfall von jemandem, der irgendwo am Bahnhof in den Rücken getreten worden ist. Ja, und ich meine, solche Sachen, die halt auch dann wirklich passiert sind, die wiegen auch schwerer. Das muss man auch mal überlegen, weil also mir ist ja 2013 im Bundestagswahlkampf auch passiert, dass mich einer auf den Rücken geschubst hat. Und das war auf jeden Fall schlimmer als irgendwelche Leute, die dir entgegenbrüllen, du wärst ein Arschloch oder sowas, was da auch ständig passiert. Das ist halt so, wenn man sich irgendwo auf den Marktplatz stellt, dann kommen solche Leute vorbei. Ja, der Unterschied zwischen körperlicher und verbaler Gewalt ist halt einfach schon der, dass du bei körperlicher Gewalt keine Entscheidungszeit für deine Reaktion hast. Wenn du getreten wirst oder dir ein Messer in den Rücken gerammt wird, dann hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ignoriere das jetzt mal oder so, ich lache das mal ab. Nein, das ist halt wirkliche Gewalt. Das andere ist halt irgendwie unschön. Genau, ja. Und da fühlt man sich auch nicht gut, wenn einem die Leute da irgendwie so einen Kram erzählen. Aber im Endeffekt ist es auch am Ende des Tages auch irgendwo egal. Man darf das dann halt sich nicht so nahe kommen lassen. Eben, und das ist halt eben das, man hat bei verbaler Gewalt, jetzt mal in Anführungszeichen, ja, hat man trotzdem die Möglichkeit hinter eben dieser Wand, die ja immer, es wird immer so davon geredet, dass es ja so eine Wand gibt zwischen Nutzern im Internet und die machen so ganz gemeine Sachen, ohne zu realisieren, wen sie damit verletzen. Aber eben genau diese Wand hat doch auch das Opfer und kann dann sagen, das ist so, ich distanziere mich davon und deswegen stehe ich mal drüber, ja. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Außerdem war das ja immer irgendwie diese Rede von Frau Künast im Bundestag zum Beispiel, dass ja die Politiker damit klarkommen, mit diesem ganzen Hass im Internet, aber dass man ja jetzt diese ganzen Initiativen da irgendwie braucht, weil das arme Volk da ja unbedingt nachruft und die kriegen das ja nicht gebacken. So. Also auch völliger Humbug. In Bocholt betroffen auch der Bürgermeister und der Stadtkämmerer. Thomas Purwin hat die Hassmails lange ertragen. Im Oktober wurde aber der SPD-Parteitag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Für die Landesregierung ist ein neuer Höhepunkt erreicht. Es kann und darf nicht sein, dass wir es durchgehen lassen, dass diejenigen, die sich für unsere Gemeinschaft einsetzen, die ehrenamtlich, kommunalpolitisch arbeiten, Zielscheibe davon werden, dass sie selbst persönlich und ihre Familien wirklich bedroht werden. Wir müssen. Ja, aber das nehmen wir ja auch nicht hin. Und wenn er das jetzt irgendwie vorgelegt hätte bei der Polizei, dann bin ich mir auch sicher, dass die dann nicht gesagt haben, so, ja, ist doch egal, dann treten sie halt zurück von ihrem Amt oder so. Ist uns doch egal. Auch wenn ich das so höre, also mehrere Leute aus der gleichen Fraktion und der Parteitag musste da ist doch ein wahnsinniger Einzeltäter oder eine ganz kleine Gruppe am Werk, die wahrscheinlich sich mit hier Darknet oder was weiß ich Techniken auskennt, mit Tor und so, ja. Und die üben halt einen hohen Druck aus, aber das ist doch, das ist ja kein Phänomen in dem Sinne. Also das ist wie Erpressung oder Raub, nur halt mit einer anderen Dimension. Das ist ja eine uralte Taktik. Aber das jetzt als gesellschaftliches Phänomen auch hochzuhypen, also es gibt immer mehr solcher Hassmails, ja, aber man muss halt unterscheiden unter ich schlag dir die Fresse ein, du Arschloch, oder halt wirklich krediblen Sachen, wie halt, was weiß ich, eine Bombendrohung oder so, wo man die Polizei dann auch einschaltet einfach. Ja, oder meinetwegen so ein Kram, wenn einer so dieses berühmte, oh, ihr Volksverräter und ihr sollt alle verrecken oder so ein Kram. Ich meine, also wenn man halt das publiziert, dass man Erfolg hat mit Hassmails, mit Drohungen, dann tritt es halt häufiger vor. Also das ist alles, was dadurch passiert. Ihr macht das publik, good job. Und dann habt ihr das nächste Jahr dann bei allen Parteien irgendwann oder in 2 Jahren, wenn ihr nicht besser werdet mit der Verfolgung von solchen Leuten im Internet. Also es ist halt so, keine Ahnung. Also das hört sich einfach an, drüber stehen und so. Und die Leute dort, die betroffen sind, die sagen sich auch, hey, wir haben den Kongress alles organisiert, etc., etc. Ja, aber das ist halt bei einer freien Gesellschaft so, dass sowas auftritt. Man hat verschiedene Interessen, die sich miteinander beißen. Es gibt Leute, die sich assi benehmen. Da muss man drüber stehen. Keine Ahnung. Ja. So, ja, also da müssen einfach andere Wege gehen. Andere Wege als ja, dann hören wir halt auf. Weil das läuft nicht. Ja. Alles tun diese Täter, das sind Straftäter, aus der Anonymität zu holen und der Strafverfolgung zuzuführen. Die Polizei ermittelt seit Wochen auf Hochtouren wegen Bedrohung und Beleidigung. Im Oktober wurde die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht, bislang ohne Ergebnis. Ob Thomas Purwin jemals wieder in die Lokalpolitik zurückkehrt, darüber, so sagt er, möchte er heute noch gar nicht nachdenken. Wurde er denn überfallen? Jemals wieder zurückkehren? Echt, Mann, Alter. Ohne Spaß. Ich sehe das ganz pragmatisch. Der Mann hat Frau und Kinder. Und die Frau hat vielleicht eine Mail gelesen oder es stand eigentlich was krass. Also der hat einfach, das ist eine Reflexreaktion gewesen, Angst und halt Angst um die Familie. Wie gesagt, ich habe da schon Verständnis für, dass er das macht aus dem menschlichen Blickpunkt, aber ich stimme Chris natürlich zu, man sollte das nicht machen, weil man halt den Leuten damit Macht gibt. Ja. Okay. Das war unser Fake News Part. Genau. Sonja Mikic fordert eine Selbstverpflichtung und von Facebook und Co. gegen gefälschte Nachrichten vorzugehen. So bei Heise. Ich finde es halt immer interessanter, wie das inflationär gefordert wird, dass wir eine Kontrolle brauchen von Fake News, dass man 500.000 Euro Strafe für Facebook fordert, wenn sie Fake News nicht innerhalb von 24 Stunden löschen. Und ich aber dutzende Beispiele kenne, wo Fake News von etablierten Medien verbreitet worden sind, wo man einfach noch nichts Genaueres wusste und dann einfach Sachen halt irgendwie sich aus den Fingern gezogen hat. Und das sind dann keine Fake News, aber wenn irgendjemand dann auf seinem Blog... Im Fall Gina Lisa wird das Opfer zur Täterin gemacht. Ja. Also. Oder hier Rolling Stone schreibt darüber, dass da irgendwo an der Universität von Virginia etliche Leute irgendwie eine arme, wehrlose Frau vergewaltigt haben. Die Fake News haben ja vielleicht noch finanzielle Konsequenzen für den Rolling Stone. Für den Rolling Stone, ja, aber nicht für die deutschen Magazine. Nee. Und wir hatten halt die Woche, wurde Aleppo befreit. Und da gab es unbestätigte Berichte von der UN, dass Assad-Truppen dort Zivilisten erschießen lassen. Unbestätigte Berichte. Da stand in der Meldung selber drin, bei der Presseagentur, dass man hofft, dass sich das nicht als wahr herausstellt. Und dann haben wir Tagesschau, Assad-Truppen töten laut UN 82 Zivilisten. Wir haben N24. Wo man dann eine Meinung hat, wir müssen endlich was gegen Assad tun und auch gegen Putin. Dann haben wir WDR, wir haben Welt, wir haben FAZ. Und bei der UN lagen Berichte vor, wo man dazu gesagt hat, das sind unbestätigte Berichte. Das sind zum Beispiel auch Fake News. Also ich kann verstehen, dass wenn Leute wirklich nur Propaganda ins Netz stellen, dass es nervt. Aber man tut die Freiheit nicht dadurch schützen, dass man die Freiheit einschränkt, liebe Leute. Also es ist... Ja, das Ding ist halt einfach, Freiheit ist so ein zweiseitiges System, okay? Es gibt den Staat, der die Freiheit gibt, und es gibt die Leute, die die Freiheit, die ihre eigene Freiheit auch beschützen sollen. So, wenn Leute, das habe ich auch in diesem Seminar gemerkt, ne? Leute sind so bereit und so schnell bereit, ihre eigene persönliche Meinungsfreiheit aufzugeben, so an den Staat, einfach nach oben weg. Hauptsache, sie werden nichts mit diesem gefährlichen Ding zu tun haben, weil man ja Meinungen, oh nein, bloß nicht. Ja. Weil das ist so Universitätsstudentending im Moment, ne? Ja, und dann stand ich dann so da und ich konnte echt nicht glauben. Da gab es dann Leute, die da meinten, ja, aber wenn jetzt jemand etwas liest online und das triggert sie so hart, dass sie dann so richtig depressiv wird, dann sollte doch der Staat sich darum bemühen, dass solche Sachen nicht im Internet stehen. Boah. Und ich das war wirklich anstrengend für mich, da mein Cool zu behalten, aber ich habe es schon irgendwie gut geschafft. Da gab es auch noch Leute, die auch sich halt für Meinungsfreiheit ausgesprochen haben, dann meinten, ja, wenn dich etwas triggert, dann ist das nicht hauptsächlich das Wort das Problem, sondern deine eigene Situation. Und ich meine, dann... Also ich, zum Beispiel, wenn du jetzt Putin nimmst und Russland, wenn die dann ihren eigenen Narrativ haben, sozusagen die russische Ansicht auf die Weltpolitik, dann kann man diese Ansicht kritisieren und man kann sagen, da und da haben sie geflunkert, das stimmt nicht, da verdrehen sie die Tatsachen. Aber ich finde es immer noch sehr wichtig, dass ich in der Lage bin, mir deren Ansicht anzueignen. Ja. Die muss man nicht toll finden, die muss man nicht richtig finden, aber ich finde, das ist ein Verlust von Freiheit, wenn ich nicht in der Lage bin, zum Beispiel an Putin oder auch an Assad nachzuvollziehen, warum er Dinge macht, warum die Sachen in der Presse so erscheinen und mir das so durchzulesen. Da kann man immer noch sagen, das stimmt nicht. Man kann der und der Quelle nicht vertrauen. Da könnte es sein, dass sie irgendwas dazu erfinden. Aber es ist wichtig, dass man das drin lässt. Diversität ist wichtig. Chris, kannst du bitte noch mal zwei Absätze? Ich finde auf jeden Fall das Wort benannten Journalismus sehr schön. Fast so schön wie Prinzessinnenfeminismus. Moment, ja. Finde ich sehr schön. Ich lese den Absatz nur kurz vor. Mitschs Sender ist nach § 4 Absatz 1 des WDR-Gesetzes verpflichtet, den Religionsgemeinschaften im Programm breiten Raum einzuräumen. Bewertet man im WDR brennende Dornbüsche und aus politischem Kalkül redigierte uralte Bücher über Jungfrauengeburten als verlässliche Quelle? Diese noch immer tradierten religiösen Fake News haben unzählige Kriege ermöglicht, konservative Politikern ins Amt verholfen und aus einer Tagesschausprecherin Eva Herrmann gemacht. Finde ich ein sehr schönes Juwel. Muss man schon mal dem Autor zugutehalten. Ja, also generell, ne, das ist auch immer das Erste. Also ich bin ja hier unser Resident Religionskritiker. Und wenn wir die Leute was erzählen wollen von wegen der Unabhängigkeit von den Öffentlich-Rechtlichen und dass man denen noch kein Geld geben muss, um irgendwelche Ideologien zu pushen, dann ist auch mal das Erste, was mir einfällt. Nee, Leute, das ist schon seit Beginn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so, dass die Kirchen da drin sitzen und die da ihre Weltanschauung verteilen können als die einzig wahre Wahrheit. Die haben ihre Plätze dafür, klar, es gibt auch noch andere Dokumentationen und so dann, die die Kirche auch kritisch beleuchten, aber prinzipiell ist es halt so, dass diese Vereine da nicht neutral sind, sondern ne, irgendwelche Ideologien haben da ihre Punkte, wo sie ihre Ideologie da pushen können, aus Selbstzweck, einfach weil wir das für eine gute Idee halten. Natürlich, ja, auch ist da so ein Faktor mit dabei, dass wenn man so jemanden einer Gruppe irgendeine Form von Macht gibt, dass wenn sie ideologisch ist, in irgendeiner Weise sie dann auch ziemlich viel eigene Schlacke dann noch mit ins Amt trägt. Ja, so und wenn man dann halt einfach Pech hat, dann hat man halt jemanden, der zwar schon in der Lage ist, da Macht auszuüben und finanziell Unterstützung zu leisten, aber die haben dann auch was zu entscheiden, wenn es dann darum geht, welche Sachen dann geschaltet werden. Und das sollte halt eben, ja, da kann man halt nichts groß zu sagen. So, denen gehört das Ding quasi dann, ja. Ja. Von wem war das? Das in Bezug auf Böhmermann. Schattiges Einblick. Achso, das war der aktuelle Tichy-Artikel. Ja, die Essenz ist hier. Also der Bundesrat fordert, dass der sogenannte Majestätsbeleidigungsparagraf sofort gestrichen wird. Bild am Sonntag meldet, dass Heiko Maas bei übler Nachrede und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren will. Die Justiz müsse dieses Strafmaß endlich konsequent ausschöpfen. Also da wird es mir Angst und Bange. Sorry, das hat nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Und was soll dann die Gala und die Bunte und die neue Welt jede Woche machen? Ich finde das unglaublich, wie hier der illustrierten Sektor zerstört wird. Warte, es geht nicht darum, dass man das Gesetz endlich abschaffen will, sondern dass es durchgesetzt wird. Ja, nicht mal nur, es geht aber nicht nur um den Papst oder den Erdo, sondern Person des öffentlichen Lebens. Da kann dann, es gab ja mal diesen Fall, wo Dieter Bohlen von einem Musikmagazin eine sonnenbankgegerbte Sangesschwuchtel genannt worden ist und man ihm dann gesagt hat, das müsse er sich wohl anhören, ob seines Auftretens und seiner PR. Und ja, und das wäre jetzt dann Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder was, weil der Herr Bohlen heterosexuell ist. Verstehe ich nicht ganz, wo das was bringen soll. Das ist im Endeffekt eine Art Adelsrecht für Personen des öffentlichen Lebens. Da haben wir die Rückkehr des Adels. Wehe, du sagst was gegen den und den, der ist im Fernsehen. Ja. Fast faktisches, digitales VR-Adeltum, yeah. Oh mein Gott, das ist richtig Cyberpunk-mäßiges 1984, Alter. Ja, also ich keine Ahnung, ist... Dann hast du Maas und dann heißt es der Türkei, die schränken die Meinungsfreiheit ein. Und dann kommt dann Maas an und sagt, ja, da müssen wir jetzt mal den Paragraphen hier auch wirklich durchsehen. Weil wenn du sagst, Mutti ist doof, dann ab in den Knast mit dir. Weil, cause reasons. Ohne Spaß, der Maas, Mann. Ja. Wenn es um die Angehörigen der eigenen Schicht geht, Personen des öffentlichen Lebens, wir können doch einfach Establishment sagen, soll die Justiz streng sein. Warum, Herr Maas, soll die Justiz geltendes Recht nicht immer konsequent anwenden? Auch eine gute Frage. Also Tichy, wie immer eine gute... Wenn Maas wirklich Justizminister so seinen Job halt gut machen würde, würde er sich für die Meinungsfreiheit von allen Leuten beschäftigen, als auch für die Kritik Freiheit von allen Leuten auf alle Leute. Dann macht er Justiz, dann macht er seinen Job gut. Aber hier jetzt so eine Linie in den Sand zu ziehen, das ist doch unmöglich. Der Hitchens hat da mal gesagt, ja, wenn es um sowas geht, ja, um Zensur geht, ja. Wer soll denn bitteschön entscheiden, dafür entscheiden soll, was du zu sehen bekommst, ja? Also welche Person hat denn bitte die Möglichkeit dazu? Wer ist denn bitteschön dafür geeignet? Wenn wir eine Zensurbehörde bekommen, würde ich gerne die Abteilung Pornografie beaufsichtigen. Alter. Und glauben, was verboten wird und was durchkommt. Wie krass du bist. Und dann stell dir einfach vor, du machst dann deinen Videospiele. Job. Ja, Alter, lass mal einfach uns alle für Videospiele und Pornos so melden. Für 4chan. Wir melden uns alle für 4chan, für Paul, da ist der beste Humor drauf. Nee, aber ich weiß nicht, der Maas, das ist, ich kann bei dem Politiker nur einen Kopf schütteln. Also ich habe mir gestern überlegt, dass es doch voll lustig wäre, rauszufinden, wo Maas wohnt und bei ihm zu Hause mal vorbeizuschauen, so reinzukommen, ihn so zu duzen, so, hey, komm, Heiko, Das ist doch nicht okay, oder? Komm, das meinst du nicht ernst. Erzähl mal. Aber wir rufen nicht zu sowas auf. Nicht, dass wir rufen nicht zu sowas auf. Ihr könnt auch gerne in die Beschreibung von dem Weltraumaffen reinschauen. Da steht auch explizit drin, dass wir darauf hinweisen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung alle Angaben ohne Gewähr erfolgen. Halt, ja, eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Ach, mal. Rechtsstaat. Nein, aber ich weiß nicht, der Mars, der hat einfach schon so eine lange Liste an Sachen, wo du dir einfach nur an den Kopf fassen kannst, was sich der Politiker dort denkt. Wo du halt wirklich schon sagen kannst, Mars, also jetzt, Mars, rechne dich mal selber, es wird langsam Gesellschaft schädigen mit dem Kram, den du vorschlägst, was man denn machen kann mit der Gesellschaft an neuen Rechten und Gesetzen, die man verabschieden möchte. Und er haut ja unmäßig viele neue Gesetze raus, die alle irgendwie halbbacken sind. Und dann kann man sich echt fragen, Mars, ich keine Ahnung. Vor allem, ich habe ja da diese Paper da über Hate Speech Detection so gelesen gehabt, ne? Und da kamen so als Ergebnisse raus, bestimmte Worte, die halt als Eigenschaft sozusagen Hate Speech implizieren würden im Text. Und dann kam da so Television für Antisemitismus. Ja, so, weil die Juden in dem Kontext dann immer so als antisemitischen Kontext immer so den Fernseher kontrollieren und dann ist auf einmal so ein neutrales Wort wie Television auf einmal Hate Speech. Ja. So. Unbedingt, ja. Ich habe gar keinen Fernseher mehr, bin ich jetzt so Antisemit? Ja. Ja, also auf jeden Fall diesen Editorial hier von dem Roland Tichy. Den habe ich jetzt nochmal kurz eingeschoben, den hatte ich diese Woche gelesen, der war auch sehr gut. Also er redet hier über diesen Boykottaufruf, der, glaube ich, auch gleich nochmal im Detail rankommt. Und halt Fake News und so einen ganzen Kram. Und das, was er hier sagt, ist auf jeden Fall auch alles sehr richtig. Also vor allen Dingen, weil er hier halt eben auch schreibt, dass die Leute, also er richtet sich quasi auch an die Leute, die sonst seiner Meinung nicht unbedingt sind, dass es trotzdem wichtig ist, da halt gemeinsam dran zu arbeiten, dass dieser ganze Hate Speech Kram und so da zurückgedrängt wird, weil die Meinungsfreiheit ist halt eben nicht verhandelbar. Alle anderen Freiheiten entspringen der Meinungsfreiheit. Punkt. Das ist wichtiger, ja. Das ist nicht verhandelbar. Ja, auch diese Zusammenfassung halt eben, ne, das Brandmarken von den Leuten als rechtsradikal und so. Also hat er hier sehr gut zusammengefasst. Ich würde gern wieder Konservative wegen zum Beispiel ökonomischen Policies kritisieren. Ich würde gerne darüber widersprechen, aber einfach diese ganzen Kampagnen über Hate Speech und dass wir die Presse unter Kontrolle bekommen müssen und dass wir soziale Medien unter Kontrolle bringen müssen und dass wir Filter in Videospielen im Chat brauchen, damit man böse Wörter nicht sagt, halte ich für sehr fragwürdig. Sehr fragwürdig. Ja, also das ist auf jeden Fall dieses Resümee halt eben, wir lassen uns die Freiheit nicht abkaufen, wir lassen uns das Wort nicht verbieten, wenn sie in vielen Dingen anderer Meinung sind, kämpfen sie trotzdem mit. Das könnte morgen ihre Meinung sein, die nicht mehr gefällt und das ist absolut richtig. Ja. Inzwischen fahren diese Scholz und Friends ja auch die übliche Kampagne, nämlich wir haben Drohanrufe bekommen, uns allen geht es ganz schlecht jetzt und so. Also das volle Playbook, erst irgendwie Scheiße ins Internet schippen und dann jammern, wenn die zurückkommt über die Mauer. Ja, ich kannte mal einen, der Praktikum gemacht hat bei Scholz und Friends. Und der hat mir erzählt, die sagen da die ganze Zeit eben, ja, wenn du nicht zufrieden bist, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch einfach. Wir haben auf der Straße so viele Leute stehen, die würden sich drum reißen, hier anfangen zu können. Finde ich eine gute Arbeitshaltung. Ja, so geht's. Dann weißt du, dass du irgendwie gewertschätzt wirst. Ja. Du nicht ins mittlere Management kommst, ohne zumindest einen Burnout zu haben. Oder du kommst halt rein und der Typ sagt, weißt du, ich habe eine ganz trockene Stelle. Ja. Du müsstest mir mal helfen. Ja, der Kalte Krieg, die Presse gegen die Pressefreiheit wird jetzt heiß. Ja, also das ist auch weiter, dass kein Geld für Rechtsding im Endeffekt. Er war ja hier auch im in dieser Liste mit, glaube ich, aufgeführt, der Danisch. Oder war das Tichy? Ne, Tichy war aufgeführt. Oder Tichy beide? Auf jeden Fall, ja. Breitbart ja auch. Ne? Und halt hier geht es nochmal um den Fall Tutsche, wo dieses Mädel niedergeschlagen worden ist und dann gestorben ist und wo hinterher rauskam, dass sie irgendwie da noch selber provoziert und eine Rangelei angefangen hat und so, und dass die Medien uns ja immer erzählt haben, was für ein armes Opfer die Frau war und so. Ja, es ist ja sogar in Anne Witzerick ihrem Buch gelandet, als Beispiel für, ja, hier die Frauen, die Armen. Hm. Ja. Und diverse andere Fake-News-Fälle, die halt hier dann nicht, also Gina Lisa hattest du ja auch schon erwähnt, also lauter so Sachen werden hier auch nochmal zusammengefasst und auch nochmal die Frau Mikic erwähnt, deren Kommentar wir ja eben schon mal in einem anderen Artikel hatten. Warum haben Journalisten eigentlich nicht so etwas wie einen hippokratischen Eid? Hm. Gute Frage. Es gibt halt unzählige Beispiele, wo die Medien einfach die Sachen ziemlich, ziemlich verbockt haben. Wo man dann auch sagen kann, hey, also ich... Unterscheidung von Fake News, also es ist, fangen wir lieber nicht damit an, sonst haben wir sehr schnell sehr viele Publikationen, die sehr, sehr schlecht dastehen. Also ist auf jeden Fall sehr lesenswert vom Danisch. Danisch ist ein guter Mann. Der hatte immer Sandalen an. Der arbeitet auch nicht mehr bei Scholz Friends inzwischen, ne? Der Typ, der das losgetreten hat. Russland verübt Cyberangriffe auf deutsche Politiker und den Bundestag. Ja, sagt der Verfassungsschutz. Belege präsentiert er nicht. Die FAZ druckt es trotzdem. Wie postfaktisch sind die Leitmedien? Ist halt einfach, habe ich auch als Beispiel reingenommen, weil es sehr gut illustriert. Wieso läuft der Bundesverfassungsschutz, redet irgendwas von, ja, es könnte sein, dass da Russen, und das wird einfach gedruckt, ohne dass da wirklich eine Quelle, fehlende Beweise, magere Indizien. Ja. Der Russe, der ist halt auch irgendwie an allem schuld. Ich werde mit euch, was soll denn das, vor der Bundestagswahl ist er auch am Klimawandel schuld. Also es gibt auch schon es gab doch diese Schlagzeile, Russe könnte Sexmobs mit dem syrischen Geheimdienst organisieren, auf irgendeinem Festival im Sommer kurz vor der Wahl und was dann passieren würde und so. Also, ja. Das ist unglaublich, echt. Die Russen haben nicht mal genug Medizin für die Leute in ihrem eigenen Land, okay? Die haben ganz andere Sorgen, außer dem, was da jetzt in Amerika passiert für Wahlen und so. Und dann wollen sie Sexmobs sponsern in Köln. Auf jeden Fall. Also Russland hat sich ja schon von Anfang an zuerst auf andere Länder ausgerichtet, nicht auf sich selbst, nee. Das mit der Krim war auch alles nur so ein richtig krasser Troll von Russland her, so damit man so Meinungsfreiheit und so Sachen, Debatte wieder auf den Tisch holt, so ein paar Jahre weiter weg. So, ist alles komplett geplant, so Deus ex Slavina. Ja, also weißt du, das Ding ist halt, dass sämtliche Opposition in Deutschland eine russische Verschwörung sind. Und deswegen müssen wir alle SPD und CDU wählen. Ist das so, das Ding ist halt, es gibt russische Verschwörungen, das ist aber keine davon, okay? Ja, es ist halt dieses psychologische Aufbauschen von Russland zu diesem übertriebenen Superboomern, und Russland macht viele Sachen sehr schlecht und man kann die an sehr vielen Stellen kritisieren, aber man hat mittlerweile diesen Effekt, wo du irgendwie Russland-Bashing hast und wo dann die Meinung in der Bevölkerung komplett umschwingt und sie plötzlich Putin toll finden, weil sie sich denken, hey, ihr basht denn die ganze Zeit, und dann suchen die Leute nach diesem Korrektiv, nach einer Korrektivmeinung. Und dann haben sie dann ihr Russia Today, wo sie dann sagen, oh, ist ja alles gar nicht so schlimm in Russland. Und das Ding ist, in Russland gibt es Sachen, die man kritisieren kann, aber es gibt auch Sachen, die man gut finden kann. Sagen wir doch, wir machen 90% Russland-Bashing und 10%, wir erwähnen auch positive Sachen über Russland. Können wir vielleicht das in den Medien machen? So, dieses zum Beispiel Mückenplage. Wie kommt der Russe mit der Mückenplage zurecht? Wie ist das in den Regionen? Weil in Russland gibt es einen Haufen Mücken. Und das zum Beispiel ist eine Kleinigkeit, aber einfach nur dieses, der böse Kreml und der Putin sind gegen, gegen den Westen, ich, keine Ahnung. Ist das, ja, das Ding ist halt echt, dass es teilweise ist das Phänomen, wie du es beschrieben hast, läuft da vor sich, aber andererseits auch, das, was da Russland mit der Krim gemacht hat, das ist einfach illegal, das ist einfach falsch, es ist egal, wer es zu wem macht, es ist einfach falsch, okay? Russland hingegen braucht aber keine, also Russland hat sich selbst als das Opfer schon einfach akzeptiert, okay? Die Bevölkerung in Russland, der ist es vollkommen egal, was da von ganz oben entschieden wird, okay? Die wissen einfach, dass es nicht so schlimm wird wie vorher, das heißt, alles, was jetzt kommt, ist auch nicht schlimm, ja? Das ist die Logik dahinter. Das heißt, denen ist vollkommen egal, was hier ist. Die glauben wirklich, dass es hier so, Gesetze gibt, die halt einfach Pädophilie oder Zoophilie halt legitimieren, so in Deutschland, ja? So, das glauben Leute in Russland, ja? Und denken so, oh mein Gott, ja, wir haben zwar nichts zu essen, aber wenigstens sind da keine Päderasten auf der Straße, ja, so sowas, ja. Das ist so das Mindset von denen. Die sind ja so untergebildet und so viele Leute, selbst wenn sie Internetzugang haben, haben entweder keine Möglichkeit, das zu erfahren, was sie möchten, weil Zensur, oder ja, halt diese Jarowaja-Gesetze, bei denen auch alles so Patriot Act-mäßig abgehört wird in Russland. Also, da gibt es so viele Probleme, was man kritisieren könnte, und davon spricht halt keiner. Ich habe hier in Deutschland nicht wirklich was über die Jarowaja-Beschlüsse im Fernsehen gesehen, okay? Dabei ist das so dasselbe Ding wie das Patriot Act in Amerika. Oder die Surkuf Leaks. Ja, oder die Surkuf. Von den Affen hier gecovert im deutschsprachigen Raum. Und die Medien haben sich dem einfach, weißt, die interessieren sich nicht wirklich für Russland. Das ist das Problem, was ich habe. Die könnten darüber berichten, dass Russland ein Riesenproblem mit Drogenabhängigkeit hat. Darüber könnten sie auch mal berichten, wenn sie unbedingt was Negatives schreiben wollen. Aber nicht immer dieses, sobald es nur um etwas Geopolitik geht, muss man das Volk irgendwie in Angst halten, damit man ja irgendwie unseren Politikern zustimmt, wenn sie Fake News aus dem Internet wegzensieren wollen. Weil das ist das, was man macht. Man will den Leuten Angst machen und sagen, guck dir den bösen Putin an. Und dann kann man hier ähnliche Kacke verabschieden, für die man Russland eigentlich kritisiert. Was ich dann nicht so klug finde. Das Ding ist halt genau das, was du kritisierst. Das ist falsch, egal wer es zu wem macht, ja. Aber Russland nimmt das auf und sagt, ja, hier, schaut doch mal an, aus welchem Land ihr kommt und wie ihr uns darstellt. Also im Endeffekt ist es so, dass es so Russland sich selbst als das Opfer sieht und es wird dadurch legitimiert, wie es gezeigt wird in anderen Ländern. Ja. Und dann wirft man alles in denselben Topf, dann heißt es ja, das, was mit der Krim passiert ist, wir sind die Bösen, wenn wir es nicht machen, sind wir die Bösen. Also das ist halt einfach, die spielen quasi dem Putin in die Hand, wenn es um Propaganda geht. Also, das ist einfach unmöglich. Man sollte das schon besser machen. Mann, oh Mann. Ja, das hatte ich auch schon gelesen. Das war, glaube ich, noch vom 12. Dezember, also eigentlich schon von letzter Woche. Gegen Fake News, also erfundene Nachrichten, Verschwörungstheorien, Hass und Hetze gibt es keine technische Lösung. Den rechtlichen Rahmen werden wir konsequent ausschöpfen und dabei Defiziten nachschärfen. Ich fand es interessant, dass wir da eine Liste haben. Und das Geile ist, wir haben ja Breitbart in den Medien und Breitbart und die bösen Breitbartler kommen und die werden Deutschland ruinieren und der Faschismus bricht wieder aus. Kurz Breitbart. Und jetzt ist Breitbart nicht auf der Fake News Liste, die der Amerikaner veröffentlicht hat. So ein Scheiß. Dafür die Achse des Guten. Tichi. Und Vera Lengsfeld. Das haben die doch garantiert von der Amadeo Antonio Stiftung kopiert. Das ist derselbe Scheiß. Garantiert. Ja. Der Simone Raphael. Das Ding ist halt auch, Verschwörungstheorien werden jedes Mal da mit genannt. Ich mag Verschwörungstheorien als Unterhaltungsmedium. Ich glaube die nicht. Ich finde es aber interessant, wenn mir jemand was über Reptilienmenschen erzählt. Für mich ist es Unterhaltung, wie andere Leute GZSZ schauen oder irgendeinen Spielfilm, lese ich gerne was über die hohle Welt, die von den Reptilienmenschen bevölkert ist. Nazis auf dem Mond, ja. Ich finde das immer so lustig, wenn Leute irgendwie über Stoll reden und ich sage, ich mag den, ich habe den immer gerne geguckt und so. Und die denken, also dann wird man echt gefragt, aber du bist nicht rechts jetzt oder so. Also, nee, ich habe nur gerne gelacht über Tesla und die Flugscheibe, die in 9 Stunden beim Pluto ist. Ich meine, das ist großartige Comedy. Sowas in Deutschland ist ja leider so eine Ebbe an guter guten Sachen zum Lachen. Das ist alles nur noch zum Weinen, was hier Komödie heißt, aber stolz. So Sachen, die ernst gemeint sind. Ja. Also so Leute wie wir halt, ja. Leute wie wir halt, wir nehmen Hate Speech in Anführungszeichen halt in Kauf, ja, für gute Unterhaltung. Ja, aber ja. So funktioniert Komödie doch schon seit Anbeginn der Zeiten. Ja, aber es gibt jemand halt fällt immer auf solche, die Fresse und die anderen lachen. Ich meine. Ja, aber es gibt halt immer wieder solche Puritans, die dann meinen, nein, es ist nicht lustig und deshalb, ich mag es nicht, deshalb darf es keiner sehen. So, das ist auch das Ding mit Zensur online. So. Wenn ich meine, das Lustige ist, wenn ich ein bisschen Zeit totschlagen will und lachen will, dann tue ich mich immer entscheiden. Entweder lese ich irgendeine feministische Publikation oder ich tue mich über Reptilienmenschen informieren. Oder man guckt alte Filme so mit Peter Sellers oder so, als Humor noch völlig un-PC war und die Leute über alles hilarious gelacht haben und nicht irgendwie durch den Arsch geatmet haben. Ja, aber hier nicht alle Reptilien sind auch Menschen, ne? Ich möchte das nur noch mal differenzieren. Come on, Kato, my little yellow friend. der YouTuber Cognitive Thought, der hat der macht halt Videos und auch ab und an so Livestreams und der hat so einen Livestream, der heißt Tinfoil Hat Time. Da bringen Leute Verschwörungstheorien und Videos, die halt einfach krass sind, ja, halt lustig halt, ne? Und die werden dann im Stream geschaut. Und darüber wird gelacht, ja, und da sind halt so eine oder andere Verschwörungstheorie da halt dabei, das ist der ganze fucking Punkt davon, okay? So. Ja, auf jeden Fall nochmal zu diesem Artikel hier, ich fand halt dieses, was Sie jetzt hier oben zitieren, ganz interessant, da geht es nämlich um diesen Schluss aus der Weimarer Republik, der dann im Endeffekt benutzt wurde, um halt eben die ganzen Zeitungen zu verbieten nach der Machtergreifung von Hitler. Und dieser Beschluss geht halt auch so ein bisschen in die Richtung von wegen, ne, irgendwie Organe, Einrichtungen, Behörden, leitende Beamte des Staates beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht werden. Wie war das nochmal vorhin mit Heiko Maas und ja, hier Personen des öffentlichen Lebens? Religionsgemeinschaften beschimpft werden. Hätten sie deren Verbreitung geeignet ist, lebenswichtige Interessen des Staates zu gefährden. Ja, und das ist halt so ein Ding, wo man sich gedacht hat, ja, jetzt sind wir safe, so, jetzt ist alles in Ordnung. Und dann ist einer rangekommen, der genau diesen Kram dafür instrumentalisiert hat, um gegen seine Feinde vorzugehen. Ja. Sie haben echt nur Angst und Bange, sonst nix. Ich glaube, das war von Abel. Ist er da? Und Abel ist kurz AFK. Wie mal immer, wenn alle Sachen reinkommen. Ja. Okay, überspringe ich das mal. Erstmal. Ja, das ist auch wieder... Das gehört auch dazu. Ne? Ja, das gehört jetzt auch zu einem... Passt ja zu der Fake-News-Geschichte noch dazu. Es ist einfach mal eine Chronik, die Ach gut gemacht hat. Ja. Und wie ist es dazu gekommen, was hier passiert wird, was hier passiert ist. Und ja, wie gesagt, Ach gut, waren ja auch unter den Hauptangegriffenen sozusagen. Und die haben ja auch, also so wie es aussieht, haben ja auch alle davon profitiert. Also sowohl Ach gut als auch Tichy haben sich mehr oder weniger bedankt, dass sie, also es funktioniert genau wie Breitbart, funktioniert offensichtlich auch Tichy. Man kann man sich ja eigentlich fast nur bedanken. Ja, und dann kommt halt, hier kommen wir dann so langsam zu der jetzigen Zeit. Also nochmal ein Tweet vom Hänsel, der das Ganze losgestoßen hat. Wer liest denn gute, überzeugende, konservative, gemäßigte rechte Medien, denen man folgen kann, um das eigene Echo-Chamber zu durchstechen? Am Ende wird man ja vielleicht doch selbst auch noch schlauer und schärft seine eigene politische Gedankenwelt. Es werden eben die Achse des Guten und Tichys Einblick genannt. Tja. Speak about an asshole, würde ich sagen. Also, das ist so traurig. So. Hat er sich ja die Frage auch schon gestellt zu haben, um die am Ende dann da auf seine Liste zu packen. Kein Geld für Nazis. Also, ja. Und diese Edeka-Geschichte, ja, es wird delikat, wenn man weiß, dass diese, wir hatten das ja besprochen, das mit diesen SS und was weiß ich auf Autokennzeichen in dem Edeka-Weihnachtsspot, wenn man dann weiß, dass diese Agentur einem Erzfeind sozusagen von Scholz und Frenz gehört, nämlich Jung von Matt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und dann kommt hier am gleichen Tag, startet er halt da auf dawai.com, auch hier schon wieder ein Hinweis auf Putin-Trolle, ne? Startet er kein Geld für rechts, inzwischen ist die Seite nicht mehr öffentlich, aber es gibt, wenn man das will, findet man Archive der Seite. Ja. Und lustigerweise, wen unterstützen Scholz und Friends finanziell? Na, wer sitzt als Spinne immer in der Mitte vom Netz? Scholz und Friends unterstützt Netz gegen Nazis und Netz gegen Nazis, wie regelmäßige Zuschauer wissen, ist die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die sagt natürlich nichts Falsches. Die wollen nur das Beste. Ja, AA is always right. Ja. Ja, das ist eigentlich schon, also wer sich halt da, war für mich einfach so ein Ding, wer sich da nochmal genau informieren will und sich die ganze Timeline mal anschauen will, ist wirklich lächerlich. Ja, wie gesagt. Und dass die jetzt schon anfangen rumzuweinen, weil sie dafür eine Reaktion bekommen. So gut. Jetzt ging Nazis, die löscht alle Hinweise auf die Achse des Guten. Das ist mein Lieblingsspruch. Mein absoluter Lieblingsspruch. Alle Hinweise auf die Achse des Guten löschen. Erste Regel der Achse des Guten. Wir reden nicht über die Achse. Auf die Achse des Guten. Schnell. Okay, hier ist halt meine Frage. Okay, warum löschen? Warum nicht einfach das nehmen, was man da markiert hat, Memory und das in ein anderes Internet schieben? Warum nicht Memory im Endeffekt hole. Zwei Internets haben? Eins für so... Wir haben nichts falsch gemacht. Memory hole. Du weißt, wohin das führt. Wir haben nichts getan. Am Ende haben wir dann für jeden ein Internet. Ja, aber der Punkt ist halt, dann hättest du halt eben dadurch gezeigt, dass Hate Speech ein Konzept ist, das nicht funktioniert, und könntest alle Teile wieder zusammenfügen zu einem Internet. Och, können wir den Scheiß in der Mitte überspringen und einfach irgendwie das lassen? Ja, wir können das auch simulieren, sicher mit irgendeinem Rechner oder so. Ja, immer weiter im Ding, das ist jetzt halt der Fallout. Also erst ist der Hensler da weg. Und jetzt haben sie sich dann auch nochmal öffentlich gesagt, also das ist nicht unsere Idee gewesen, das ist Privatspaß vom Hensler gewesen und so, weil der Backlash wahrscheinlich doch schon ein bisschen stärker war, als sie ihn erwartet haben. Wobei ich halt bei einer Werbeagentur auch nicht weiß, wie viel da auch Kalkül ist bei so einer Sache, einfach um den eigenen Namen zu pushen. Es gibt doch auch die Gating-Agenturen, die sozusagen einen Presseskandal inszenieren, um sozusagen Negativpresse zu haben, um dann schon sozusagen eine vorbereitete Initiative oder irgendwas zu haben, wie man sozusagen diesen Fake-Skandal kontern tut, um dann einfach nur viel kostenlos an Presse abzugraben und halt oft erwähnt zu werden. Also ich habe keine Ahnung, wer die Freunde von Scholz sind, aber es sind bestimmt alles Idioten. Kein Geld für rechts, aber ist das denn nicht irgendwie echt gemein? Ist das nicht Ausgrenzung? Ich meine, das ist doch schon echt einfach so. Ja, also für den Gamergater in mir ist es ja auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir haben damals E-Mails an Unternehmen geschrieben, an Werbekunden, um halt ethische Verstöße von Journalisten zu ahnden, sozusagen. Oder die Journalisten dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen, ihre eigenen ethischen Verstöße aufzuarbeiten. Und das war böse. Das war zutiefst und abgrundtief böse und gemein. Und jetzt geht jemand hin und sagt, die schreiben andere Sachen als die ich lesen will. Und das ist dann auf einmal gut und eine total wichtige zivilgesellschaftliche Geschichte und so. Das geht mir ja mal gar nicht in den Kopf. Doch jetzt schwappt der Streit über Werbegelder für unliebsame Websites. Unliebsame Deutschland. Websites. Das ist auch, wie sagte jemand auf Twitter irgendwie die Woche, das fand ich gut, mein new favorite dystopian word is disputed content. Weil das, darauf wird es hinauslaufen. Wir können darüber nicht berichten, weil das ist noch, da laufen noch die Beratungen, ob es Fake News ist oder nicht. Es ist noch Disputed Content. Manche Sachen bleiben über 10 Jahre Disputed Content. Oder 100, keine Ahnung. Also, Leute, auf der Seite der Antonio Amadeo Stiftung steht auch eiskalt drauf bei Was ist Hate Speech, dass es kein linguistischer Begriff ist, das ist ein politischer Begriff. Ja, das haben wir auch schon thematisiert. Ja, Propa fucking Ganda. Ja. Die schreiben das dahin, das ist halt das Tolle, man muss nur zuhören. Die sagen einem schon selbst, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. So Pinky und Brain-mäßig. Ja, da kommt nachher, ich sehe als Vorletztes, kommt zu dem Thema noch eine super interessante Sache, wie diese Menschen ihre Umwelt sehen. Also auf jeden Fall bis zum Schluss dabei bleiben. Ja, Mann. Wir haben es mit Absicht ganz nach hinten gepackt, damit es so lange wie möglich da bleibt. Ne? Ja, habe ich. British government-funded outlet offered journalists $17,000 a month to produce propaganda for Syrian rebels. Nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Man will natürlich eine Militärintervention und man will, dass der Assad rauskommt und dazu braucht man Leute von dort, die sozusagen einen westlichen NATO-Narrativ in die Welt setzen und wenn du natürlich dein Gesicht dazu zeigst und halt wirklich vor Ort bist, dann hast du ziemliche Probleme, du wirst wahrscheinlich entführt, gefoltert, im besten Fall wirst du schneller getötet wie gefoltert und in der Türkei wollten sie dazu eine Agentur, Zeitung, Media, Kram wollten sie einrichten und damit man auf jeden Fall viele Berichte dafür hat, dass man da intervenieren muss, um... Aber im Ernst, die haben in dieser komischen Mannequin-Challenge hier teilgenommen, diese Leute hier. Und die weißen Helme, die weißen Helme sind ja auch vom Westen mit 100 Millionen Euro gesponsert worden. Also, gut, es sind auch Ersthelfer. Das ist auch. Das Rote Kreuz wird auch von überall her gesponsert. Aber ich fand es auch für solche Sachen gedacht. Ich meine, weißt du, wenn du jetzt ein Syrer bist und wirklich, wenn es jetzt deine Meinung ist und du dort einfach dann nur einen Job hast, der dann sozusagen von dir möchte, dass deine eigene Meinung, dass du die dazu nicht mehr änderst und dass du sozusagen einen Bias hast, finde ich das dann nicht mal mehr so schlimm, wenn du den Job dort annimmst, wenn das so richtig deine Meinung ist. Aber das ist halt schon fragwürdig, warum du $17,000 pro Monat bekommst für, weiß nicht, als Neuanfänger im Journalismus für eine bestimmte Meinung, die du zu vertreten hast. Das ist schon ethisch fragwürdig. Das ist ein ethischer Journalist. Also, ja. Ja, aber da steht ja auch, the reporter ultimately decided not to pursue the RFS position because he felt it would, warte mal, was blätterst du hier so rum? Runter. Ach so, da. Okay. It would be journalistically unethical. Also hier schon so einfach Syriagate einfach hier. Gamergate in Syrien, das ist alles wegen Gamergate passiert, Leute. Ja. Der Konflikt in Syrien, Ethics and Journalism. Ja. Gott. Ja, natürlich. RFS did not respond to a request for comment. Ja, natürlich. Was sollen die auch sagen? Und da könnte man dann eventuell auch Fake News brüllen. Aber wenn man Fake News sagt, dann meint man natürlich nur bisher nicht etablierte Medien, die eine Minoritätsmeinung verkünden. Und nicht die, wo man die schon groß sind. Darum geht es ja bei Fake News. Meinungen klein halten von kleineren Outlets. Uff, anders geartete Meinungen. Das ist schon hart gruselig. Oh mein Gott, oh fuck. Und ich meine, per se, ich so eine Intervention oder sowas, das ist ja auch ein Narrativ oder ein Blickwinkel, den ich auch nicht missen möchte. Aber es ist nur so eine, ich weiß nicht, bei Fake News denke ich halt schon eher an den Artikel wie jetzt an Breitbart. Also ich, keine Ahnung, mir braucht niemand sagen, Bild ist Fake News. Weißt du, keine Ahnung. Das ist halt echt so, dass es einfach dieses Big Data Problem sich jetzt wirklich halt durchsetzt, okay? So, wenn genug Leute an eine Geschichte glauben, dann ist die Geschichte für diese Leute richtig und dann wird sie weitergeleitet. Und bis das da irgendjemand merkt, hat sich das schon so weit verbreitet, dass es halt schon echt zu spät ist. Und dann bleibt sie auch noch weiterhin bestehen. Weißt du, das ist ja nicht so, dass du jetzt bei einem Artikel jetzt sagen kannst, ich melde das jetzt mal als Dings als Fake News, ja, und hier sind meine Gründe. Das bleibt ja weiterhin bestehen, weißt du? Es ist ja auch relativ schwer, so ein Mediennarrativ dann auch mal zu korrigieren. Also, ja, eben, ja. Ich meine, guck die Gamergate an. So gut wie alles, was in den ersten Artikeln drin stand, auf dem der überwiegende Anteil von den Follow-up-Artikeln aufgebaut ist, stimmt halt einfach nicht. Ist halt einfach Bullshit. Und man hat einfach nur diese Kreiszitierungen, wo man sich dann denkt, ja, das hat dann so ein Eigenleben als Medienente sozusagen. Ja, und dann sehe ich halt einfach Leute, die halt sich wirklich oft mit dem Internet halt beschäftigen und sich da über Sachen informieren, und die haben halt echt die Position, dass es so irgendwie um Belästigung von Frauen geht und dass so der Kernpunkt von Gamergate ist. Dann denke ich mir so, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, damit eure Meinung sich verändern könnte. So, ich meine, ich weiß schon, was ich sagen kann, aber wird es dann die Auswirkung haben oder nicht? Das ist halt immer so eine Entscheidungssache, weißt du? Das ist dann mit dem Phänomen zusammen, dass wenn Menschen sozusagen Gegenargumente bekommen, sie dann das erst recht nutzen könnten, um sich weiter in ihrer Position zu vergraben. Was halt total nicht rational ist. Ja, aber es gibt doch psychologisch gesehen, wenn du eine kognitive Dissonanz hast, dann kriegst du ein leichtes High, wenn du sozusagen deine eigenen Ansichten, wenn du nicht zurückruderst oder deine eigenen Ansichten nicht hinterfragst, kriegst du ein leichtes High in deinem Kopf, was du nicht merklich spürst, aber sozusagen kognitive Dissonanz ist milde Droge, sozusagen. Okay. Interessant. Aber wie Propaganda funktioniert und ich deswegen schon lange solche Bilder nicht mehr teile. Ja. Ich meine, damit kann man halt nicht wirklich gut argumentieren, okay? Vielleicht ist es so ein so rückwärts geschossenes Bild. Zuerst saß der da mit den Hähnchen, dann wurde er erschossen. Also, keine Ahnung. Aber mit Sicherheit. Die Erklärung sein. Das sind reale, das sind fake real news, nicht fake real news, reale fake news. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, ich bin immer noch von Ali Colon geblockt, Alter. Was soll denn das? Mann. Schon nicht. Ja, manchmal, da ist das ein bisschen schwierig. Ja, das hatten wir schon. Ja, Salafisten. Geheimdienste waren vor zunehmender Hilfe für Salafisten. Ja, wer hätte das voraussehen können, dass der Islam eine imperialistische Religion ist? Niemand hätte das jemals ahnen können. Aber ja, nachdem er Saudi-Arabien bereits angeboten hatte, Moscheen zu bauen im Zuge der Flüchtlingskrise in Deutschland, findet man jetzt auch heraus, dass auch Salafisten oder salafistische Vereinigungen natürlich finanziell unterstützt werden. Interessant in dem Bezug ist, da wurde von Pew Research eine große Umfrage in Afrika gemacht unter den afrikanischen Muslimen, und in den Regionen, in denen Saudi-Arabien sich finanziell beteiligt oder sozusagen Unterstützung für die Entwicklung von einem afrikanischen Land leistet, fangen an, die Muslime einen Unterschied zwischen Sunni und Schia zu lernen und dann auch Vorurteile zu haben. Und man sieht halt an historischen Umfragen, dass es halt nicht immer so war. Und das ist halt schon durchaus interessant. Also, dass man ja dann die Schiiten sozusagen als keine ordentlichen Muslime wahrnimmt. Und Salafisten bekommen natürlich auch in Deutschland und auch in Frankreich und speziell in Schweden Unterstützung von Geheimdiensten. Das passt ja auch zu den Fotos, die heute kursiert sind mit brennenden Autobussen, wo die syrischen Rebellen, die für die Evakuierung der schiitischen Gemeinden bestimmten Busse angezündet haben sollen. Und zwar im großen Stil. Ja. Niemand hat die Absicht, eine Moschee in Deutschland zu bauen. Und ich meine, was soll man da sagen? Das ist halt, ja, Islam ist halt eine Religion, eine politische Religion und eine Ideologie. Drei verschiedene Sachen. Und du hast halt bestimmte Glaubenselemente, auf die du nur einwirken musst, die oft betonen musst. Und dann kannst du ja politische Gläubige an Land ziehen oder halt wirklich Ideologen. Das ist halt, ja, das macht ja Saudi-Arabien. Das ist auch hier so super. Das macht mich auch richtig. Ja, da habe ich keine Angst mehr. Ein Regierungssprecher hatte die kritische BND-Analyse zurückgewiesen. Sehr gut. Und erklärt, sie spiegeln nicht die Haltung der Bundesregierung wider. Die Bundesregierung betrachtet Saudi-Arabien als wichtigen Partner in einer von Krisen geschüttelten Welt. Das war ja wie, als aus Versehen das Dossier herausgegeben worden ist, dass man über den Geheimdienst weiß, dass der Erdogan radikal-muslimische Gruppen in Syrien, ISIS wurde, soweit ich weiß, nicht selber genannt, aber dass halt die radikale muslimische Gruppen in Syrien unterstützt worden sind. Das hat man ja dann zurückgezogen, weil man sich dann wieder erinnert hat, Realpolitik, die Türkei ist immer noch ein wichtiger Partner, genauso wie Saudi-Arabien, da wollen wir jetzt, gucken wir ein bisschen weg, weil, gucken wir halt mal weg. Das war von Solanum. Solanum ist eingeschlafen. Aufwachen. Qualitätsjournalismus Dunya Hayali beginnt dort, wo man Religions- und Einwanderungskritik zunächst einmal von Rassismus trennt. Dunya Hayali antwortet, ihr Statement ist eine Selbstverständlichkeit, at Iron Rockstar, Aini Rockstar. Aber können Sie Kritik von Hass, Hetze, Beleidigung und Diffamierung trennen? Ja. Ja, dann ja. Ja, das ist immer so gut, weißt du, da hast du dann deine Journalistenschelte, die wird dann erwidert von einer Publikumsschelte und danach ist der Journalismus genauso schlecht wie davor, aber man hat böse Worte ausgetauscht und sich gegenseitig beleidigt. Finde ich gut. So haben wir weiterhin scheiß Medien. Ah ja, ich bin wieder da. Jetzt hören wir dich. Schade. Ja, ich habe wohl zu viel getippt und das hat meine Voice-Erkennung gekillt oder sowas. Ja, also ich fand den Tweet so toll. Der ist so dumm. Das ist unglaublich. Ja. Die Annabelle, das ist hier die Schunke, ne? Für wen schreibt die? Auch für Tichy. Für Tichy, ne? Nur um das mal einzuordnen. Ich muss jetzt Fußball gucken. Muss. So, der Staat, der Rechtsstaat Deutschland zwingt jetzt so. Das ist Integrationskultur, Fußball. Wahrscheinlich, ja. Bockwurst, Rindswurst, Bier, das ist alles Integrationskultur. Das sollen mal die Muslimen sich mal schön von uns abschauen. Dann sind sie betrunken und zugedröhnt auf dem Oktoberfest. Das sind sie schon Deutsche. Keine Ahnung. Der Tweet, der fasst so Leute einfach irgendwie zusammen. Ja, also mit... Die Frau Hayali, die kriegt da Preise von der EKD, wie wir hier im Stream ja auch schon mal besprochen haben. Also von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und sie ist ja auch Mitglied bei den neuen deutschen Medienmachern. Also insofern hat die Dame definitiv ein Problem mit Religions- und Einwanderungskritik. Sie sieht es halt sofort als eine Kritik an ihrer Person, an dem, was sie macht als Journalistin, an ihrem Schaffen an und nicht als, schau mal, hier könntest du dich eventuell verbessern. Also das ist halt so die direkte Ablehnung von einer Kritik an der Arbeit. Nach dem Motto, jemand bringt dir eine Pizza und die ist halber kalt, dann sagst du, ich hätte gerne eine warme Pizza. Und dann sagen die, oh, die ist doch warmer. Ja, du bist doch dummer, guck dich doch an, Alter. Weißt du, das ist so... Ja, keine warme Ahnung. Pizza ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Ja. Aber können Sie Pepperoni von Anchovy unterscheiden? Genau, wortwörtlich. Das ist so das Ding. Und ich meine, ich kann auch verstehen, dass du als Journalist nicht auf alles reagierst an Kritik, aber das Ding ist halt, dass wir mittlerweile über 50% haben in der Bevölkerung, die den Mainstream-Medien nicht mehr trauen und die Berichterstattung tendenziös finden. Und wenn 50% deiner Konsumenten unzufrieden sind und du ja seit über einem Jahrzehnt schwindende Auflagen hast, dann könntest du dir überlegen, bin ich dekadent und lehne die Kritik weiterhin ab oder vielleicht höre ich einfach mal drauf. selbst wenn ich danach immer noch ablehne, aber ich gehe einfach mal zum Spaß drauf ein, um zu gucken, wo es hinführt. Nö, machen wir nicht. Stattdessen drehen wir irgendwie bei Zapdas Medienmagazin einen extra Ausschnitt, wo dann mal einer der richtig verwirrten Kritiker von Frau Ayali ihr sagen kann, dass sie ferngesteuert ist von irgendwem. Man wüsste nicht von wem, aber von irgendwem auf jeden Fall. Wenn nichts Schlimmeres passiert, können wir nichts machen. Christen im Flüchtlingsheim. So lange ist schon wieder mit dem Chat beschäftigt. Das halt. Ja, sorry, das ist dieser Hans, dieses Hansel. Ja, lass mich auch. Es tönen ja Stimmen aus dem Chat, dass wir den hier reinholen sollen und den Rest des Streams kappen. Lass dich nicht Hansel. Nein. Ich bin eigentlich dafür. Aber vielleicht können wir ja noch mal eine halbe Stunde anhängen, nachdem wir mit dem Krabben fertig sind. Wir können einen Extra-Stream mit ihm machen, wenn er sich bewährt hat als jemand, mit dem man reden kann und wirklich diskutieren kann und nicht so auf Ton basiert wird. Aber egal, weiter geht's hier. Ja, den Artikel, der war echt interessant. Und zwar, also, dass christliche Flüchtlinge von muslimischen Flüchtlingen platt gemacht werden, ist ja bekannt. Das ist ja unter anderem ein Grund, warum Christen aus den Ländern fliehen, weil sie da verfolgt werden. Aber ich fand an dem Artikel am interessantesten, wie die Kirche darauf reagiert hat. Das ist ein bisschen weiter unten, weil die da sagen dann, glauben wir nicht. Und keine Ahnung, das hat mich irgendwie überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Kirche da sagt, oh ja, auf jeden Fall, das sind unsere Leute und so weiter. Aber die keine Ahnung. Wie gesagt, das hat mich überrascht an der Stelle. Der Flüchtling wieder in das Gebäude zurückgezogen, wo seine Bedroher waren, weil... weil es da besseres Wi-Fi gab. Ja, genau. Ein Fall. Also, das waren nicht alle. Ja, okay. Also, gut, die Frage ist halt auch, wie ist dann der bedrohte Flüchtling gebaut? Wenn er jetzt 3,50 Meter groß ist, dann kann er sich ja auch einfacher wehren, wie wenn jetzt, keine Ahnung, das vielleicht eine kleine Frau ist oder so, keine Ahnung. Also, wobei Frauen kommen ja nicht in Flüchtlingsstrom. Das sind ja über 50 Meter. Ja, die Männer, die holen sich das Wi-Fi und schicken das dann zurück nach Hause. Ja, genau. Ja, also, keine Ahnung. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch gut. Die Aussagen würden wie abgesprochen klingen, sagte er ja wahrscheinlich, weil sie alle das Gleiche erlebt haben. Außerdem sprechen die Rückkehr einiger Flüchtlinge in das alte Wohngebäude, ja vielleicht weil die anderen weg waren, wegen eines schlechten WLAN-Empfangs gegen eine schlimme Lage, ja. Keine Ahnung. Ja, na gut, ist sehr diplomatisch. Das hat Jesus aber auch damals gesagt. Wenn die wegen des WLAN-Empfangs zurückgehen nach Bethlehem, dann brauchst du denen nicht zu helfen. Das steht alles in der Bibel. Da steht auch, man soll immer zweifeln an dem, was einem Leute in der Notlage erzählen und denen bloß nicht irgendwie entgegenkommen oder helfen. Genau. Das ist für Kirchen unüblich. Jesus nahm die 12K und teilte sie und hinterher konnten alle noch downloaden. Ja, am Ende hatten alle 12K. Ah ja, Jemen. Das fand ich so interessant. Wir hatten dann unbestätigte Berichte von Aleppo, wo Zivilisten erschossen werden, 80 Tote, dass es Regierungstruppen sind, die unbestätigt sind. Und wir hatten dann aber auch von UNICEF hatten wir News, dass hier fast 2 Millionen jemenitische Kinder von Unterernährung betroffen sind. Und der Jemen als Staat ist überwiegend auf Nahrungsmittelimporte angewiesen, generell schon. Dazu kommt, dass Saudi-Arabien in Luftschlägen gezielt auch Landwirtschaft und Fabriken angegriffen hat, die mit der Nahrungsmittelverarbeitung, Zubereitung zusammenhängen. Und derzeit kommt halt auch, also Jemen ist unter Embargo, also die kriegen auch kein Essen von der internationalen Gemeinschaft. Und da fand ich das irgendwie interessant, dass wir unbestätigte Berichte haben von Syrien, die von den ganzen Medien aufgegriffen werden, und dass wir eine bestätigte humanitäre Katastrophe haben, eine verlorene Generation, weil wenn du als Kind einfach nicht genug zu essen bekommst, kriegst du zum Beispiel durch den Vitamin-A-Mangel, erblindest du, hast danach einen Haufen blinde jemenitische Kinder. Wenn sie nicht schon an der Unterernährung sterben oder die Intelligenz ziemlich stark zurückbleibt. Also man hat dort dann ein Land, was dann auch in 15 Jahren oder in 20 Jahren, wenn der Konflikt heute aufhören sollte, ziemlich starke Probleme von der Hungersnot hat. Das ist nicht unbedingt jetzt eine große Meldung wert, das ist keine Push-Notifikation von N24 wert. Und weil wir wollen das ja dort, also wir haben ja da mitgestimmt in der UN-Resolution gegenüber Jemen, aber darüber wollen wir die Bevölkerung nicht aufklären. Wir müssen darüber berichten, dass wir in Syrien unbestätigte Berichte haben, dass Leute erschossen werden, also dass Zivilisten erschossen werden von Assad-Truppen. Das fand ich sehr interessant in Sachen Fake News und keine Ahnung, so generell einfach nur so, ich weiß nicht. Fand ich schon echt gut. Ja, was man da durchaus, finde ich, auch erwähnen kann, ist, dass ja im Jemen auch im Endeffekt ein durchgeknallter, selbsternannter Diktator, in dem Fall halt der König von Saudi-Arabien, Menschen umbringt, bombardiert, zivile Einrichtungen zerstört, Hungersnöte, also alles das, was man Assad in Aleppo vorwirft, macht hier der Kumpel aus Saudi-Arabien und dem liefern wir weiter Waffen. Und mit dem haben wir weiter Geschäftsbeziehungen. Aber in Aleppo, der Assad, das ist ein ganz schrecklicher, das ist eigentlich der Teufel. Ne? Das verstehe ich, also diese Doppelzüngigkeit, wie das Politiker durchhalten, ist mir immer noch ein Rätsel. Ja, diese selektive Wahrnehmung. Also ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll. Kriegen wir jetzt den Ball auch noch Leute aus dem Jemen oder verhungern die dort direkt? Also können die da abhauen oder ich weiß nicht. Wir haben ein Embargo, da wird nichts hingeschickt. Die Leute verhungern in der Wüste und unbestätigte Berichte aus fucking Aleppo kommen in den Medien dran. Und die Leute wundern sich, dass das Journalismus einen Scheißruf hat. Keine Ahnung. Ja, da habe ich mich halt direkt betroffen gefühlt. Ja. Also diese Art Hate Speech ist der aufhören muss. Ja. All hail to the rise of Catman, an antidote to toxic masculinity. Also, wer eine Katze hat, kann nicht toxisch maskulin sein. Ja. Also, weil der hat halt eine Katze und ist als Mann in der Lage, dieser Katze auch Zuneigung zu zeigen. Und dazu sage ich, fuck you, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck you. Also das ist so unglaublich scheiße. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Da fühle ich mich diskriminiert und falsch dargestellt und was weiß ich alles. Ja. Also wenn ich ein SJW wäre, würde ich jetzt mit PTSD im Krankenhaus liegen, nach dem Artikel. Und diese Fotos von diesen Heinis mit ihren Katzen, die sich da auch noch für so einen Artikel hergeben, es tut mir leid, dass... Oh, abartig. Die armen Katzen sind auch nicht gefragt worden. Oh mein Gott, Katze. Why are cats considered feminine? Weiß ich nicht, Feibel ist ein Kater. Was wollt, also, was? Ist ein männlicher Kater. Seid ihr doof? Der Katze. Der Katze, dem Katze, das der Katze. Bühne. Oder was? Ist man dann toxisch maskulin, wenn man einen Hund hat? Es ist genauso wie der eine Typ, der mir da meinte, dass ja Deutsch eine sehr sexistische Sprache sei, weil es ja so herrlich und dämlich gibt, ja. Ich habe ja die dämlich Frage gestellt. Dämlich hat nichts mit Dame zu tun. Digga, der hat ein Porträt von seiner Katze da hinten in der Ecke stehen, ist so lustig. Ja, genau. Er ist halt wenigstens, also er posiert dafür, aber er ist halt mal ein normales Foto irgendwie. Die Katze ist bestimmt einfach ausgestopft. Der Mensch ist ausgestopft, weil ich andere Katzen angucke. Ja, ist gut. Ich stehe zu dir, da musst du dir hier, das ist doch kein richtiger Kater hier. Wie funktioniert das? Wie kann man so einen Kater so halten? Das geht schon, aber ich hätte danach tiefe Schnittwunden. Der Kaxby. Das sind bestimmt CGI-Kater, die haben einfach so eine grüne farbene und halt Kissen bekommen. Catmen sollen das Gegengift gegen die toxische Maskulinität werden. Also, aber was ist, wenn ich allergisch bin auf Katzen, so wie ich es gerade wirklich bin? I think that's a beautiful thing, Dr. Fraser says. Ich muss noch mal kurz auf Topic gehen. Dämlich kommt nicht von Dame. Ja, das hatten wir auch damals schon gesagt, als wir über den Typen gesprochen haben, der das kommentiert hatte. Also das ist... Ich habe sowas einfach live erlebt, okay? Ich habe einfach sowas live erlebt. Da meint er so, ich studiere Soziologie, ich war in einem Kurs und da haben wir überredet, wie sexistisch die deutsche Sprache doch ist. Ich denke mir so, oh. Das Wort herrlich hat auch nichts damit zu tun, dass es um den Mann geht, okay? Interessant ist es wiederum, dass diese Leute sich für eine gerechte Welt einsetzen und dämlich und Dame und herrlich kritisieren, während in Jemen Leute verhungern, speziell Kinder. Finde ich gut. Damit machen wir gerecht. Ja, aber Whataboutism ist total... Nee. Nein. In dem Fall nicht. Ja, hier, man muss die Probleme kritisieren, die hier bei uns sind. Ja, kritische Theorie, kritisiere alles, ohne irgendwas lösen zu wollen. Einfach ja, die Regierung hat aus dem Grund ja auch die kritischen Passagen aus dem Armutsbericht entfernen lassen, damit das nicht so eskaliert. Ja, das ist ja überhaupt toll, ne? Also Armutsbericht was rausnehmen, BND-Bericht was rausnehmen, überall was rausnehmen und sich über Fake News beschweren. Ja, niemand hat vor, eine aufzustellen. Niemand hat vor, eine zensiert aufzustellen. Genau. Eine zensiert findet nicht statt. Komm, scroll das Bild schnell weg, bitte. Alter, warum hat die so eine große Stirn? Ich verstehe das nicht. Das ist so merkwürdig. Wegen Jesus in der SPD, sag ich da nur. Danke, Jesus. Na, aber was haben sie denn wegzensiert? Haben wir jetzt keine armen Menschen mehr in Deutschland? Dadurch, nee, es geht ganz konkret darum, dass Eliten, und damit sind Geldeliten auch gemeint halt, ein hartes Monopol auf die Darstellung zum Beispiel in den Medien haben und dadurch halt Mittel haben, die die anderen Leute nicht haben und dass halt dadurch der Einfluss solcher Eliten steigt, was wir vorhin schon mal hatten, neuer Adel etc. pp. Und diese Sachen sind gestrichen worden. Also zum Beispiel, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrungen machen, dass sich Politik in ihrer Entscheidung weniger an ihnen orientiert. Diese Passage wurde gestrichen, genauso wie der Satz, die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Ja. Also gerade so die Knackpunkte, was ich ja auch immer sage, also das ist so einfach, auf Leute zu bashen, die gegen diese Einwanderung sind, die wir im Moment haben. Aber dass die Leute, die sich über sowas aufregen, sind im Endeffekt die Leute, die auch am unteren Ende der Nahrungskette oft sind und halt fürchten, dass noch mehr Leute in die eh schon knappen Jobs einwandern, weil die halt eben zu großen Teilen keine Raketenwissenschaftler oder Soziologen sind. Und die Soziologen wiederum wissen genau, dass sie da nichts zu befürchten haben. Ja, stimmt denn dieser Satz überhaupt? Weil ich glaube eigentlich nicht, dass der so unbedingt stimmt. Weil das ist ja halt eben das Ding, solange wie die Leute noch ihr Wahlrecht haben, und in Deutschland ist das ja auch noch automatisch, nicht so wie in Amerika, wo man sich erst noch registrieren muss und noch einen Ausweis braucht und so, was viele arme Leute ja schon nicht haben, sehe ich das eigentlich nicht so, dass die keine Möglichkeit haben, da politische Änderungen herbeizuführen. Ja, aber dazu müssten sie sich bewegen. Also die Möglichkeit ist schon da, aber dadurch, dass kaum jemand was macht, hat man eine hohe Veränderungswahrscheinlichkeit der Politik von Leuten mit höherem Einkommen. Aber also sozusagen der Pöbel könnte schon was machen, aber er macht es halt nicht. Er ist sich seiner Macht nicht bewusst. Ja, da weinen wir ja auch jede zweite Woche drüber, dass die Mitte den Arsch nicht hochkriegt. Ja. Obwohl ich jetzt wieder die Woche, muss ich sagen, habe ich auf Twitter zumindest einige interessante Ansätze gesehen, unter anderem einen Tweet, wo jemand beklagte, dass linke Männer von linken Frauen ständig irgendwie in die Sexisten-Ecke gestellt werden und dass das doch mal aufhören soll. Und eine interessante Diskussion darunter. Also vielleicht kommt die Linke, also die jetzt noch in diesem Block zu verordnende Teil der Mitte irgendwie, der sich von denen beeinflussen lässt, vielleicht kommen die auch zur Besinnung und sagen, Moment mal, das sind nicht die Probleme, um die es eigentlich geht, sondern es sind die Probleme, wie sie hier im Armutsbericht stehen, um die es geht. Dass es einfach mehr Geld, mehr Einfluss bedeutet und dass deswegen schon allein eine Konzentration von zu viel Geld bei einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen nicht richtig sein kann. Ich Nazi. Ja, auf jeden Fall, du differenzierst zu sehr. Ja, hier, also das spielt den Rechten in die Hände, wenn du sagst, dass Sachen unfair sind in Deutschland. In Deutschland ist nichts unfair. Coldplayer fragt ganz kurz auf Topic: Affen, was haltet ihr von der identitären Bewegung? Ich mag Identitätspolitik nicht und es. Ja, das haben wir doch auch schon 100-mal besprochen. Ja, die Identitären gefallen eigentlich keinem von uns und ja. Damit ist es auch gut. Ich glaube, ich vergesse andauernd, was die sind. Ja, also. Die sind antisemitisch, das reicht mir völlig. Ah, ja, okay. Ja, weiter geht's. Ah, ja. Nein, mach das weg. Nein, die ist 9 Jahre alt. Wie kann man mit 9 Jahren wissen, was ein Geschlecht ist? Also der ursprünglich, ne? Ich nehme das jetzt einfach mal nicht an, diesen Bullshit. Und angeblich seit er 4 ist oder sowas, ist er transgender. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Wenn er 4 ist, ist er ein Huhn. Werden seine Eltern ihm deswegen einen Stall bauen? Ja, ja, 100%. Nee, das ist krass. Das ist eigentlich eine richtig traurige Geschichte. Mal, das müssen wir eigentlich mal verfolgen und in 10 Jahren nachgucken oder in 20. Weil die Mutter von dem profiliert sich wohl total darüber und ist auf Twitter auch irgendwie gedacht. mit dem Twitter-Handle TransKidMom oder sowas unterwegs. Ja, wer hätte das vorhersehen können? Stuart hätte da dann ein Video drüber gemacht. Dass ein Transgender-Kid, was in die Medien kommt, eine narzisstische Mutter hat, die es in Kauf nimmt, ihr Kind zu sterilisieren und Krebs in dem Kind wachsen zu lassen, durch die Hormone, die dem Kind gegeben werden, nachdem er mit einer politischen Ideologie Bullshit auf das Kind einredet. Wer hätte das gedacht, dass die Mutter... Geben die dem Kind Hormone? Machen sie doch bestimmt, oder? Ich hoffe nicht. Ansonsten gehören die in den Knast, ganz ehrlich. Aber hey, wenigstens sind die christlichen Eltern da schon echt offen und libertär und so. Ich meine, überleg dir, es gibt genauso, ich muss einmal an diese Szene aus Jesus Camp, der Dokumentation, denken, wo die Frau sagt, ja, schauen Sie mal, mit welchem Eifer die Kinder in Palästina für ihre Religion kämpfen. Sowas müssten wir auch haben. Was? Ja, ja. Ja, wo sich Neunjährige in die Luft sprengen und so. Klar kann... Wenn mit der richtigen Indoktrination funktioniert alles bei Kindern. Das ist ja das Tolle an Kindern. Das hat auch der Herr Hitler zu nutzen gewusst. Und das wusste auch Mao Zedong und Stalin zu nutzen. Das weiß auch ISIS. Einfach weil die jetzt den 12-Jährigen da dazu hinbekommen haben, das zu machen, was er da gemacht hat. Das war ein 12-Jähriger. Man bewahrt Gurken überall im arabischen, man bewahrt Nägel überall am arabischen Raum in Gurkengläsern auf. Der Sprengstoff ist nur dazu da, dass die nicht rosten. Es war nur Genau. Ach ja, ich hoffe, die geben dem keine Hormone und dann geht er durch die Pubertät und hat irgendwie einen 12-Zoll-Schwanz und läuft dann noch so rum. Macht eine Karriere in der Pornoindustrie. Ja, ich war einfach zu getriggert. But now I'm a Pornstar. wenn der Kerl übergewichtig wird, dann ist er transfett, Alter. Ja. Nee, aber das hat mich schon echt getriggert, Alter. Hoffentlich kriegt er keine Hormone. Wenn er Hormone kriegt, dann ist das wirklich Kindesmissbrauch. Also es gibt die Möglichkeit in Amerika, in einigen Bundesstaaten, wenn ich das richtig weiß, minderjährigen Hormone zu geben. Deswegen, das könnte auch gut sein, dass die Mutter extra in so einen Staat zieht, damit die dem Hormone geben kann. Das ist ein richtig beschissener Trend, dass diese ganzen super aufgeklärten Woke Eltern jetzt sich über ihre Kinder profilieren. Oh. Alter. Ja, die wollen auch mal wie Madonna oder de Brad Pitt halt zeigen, was sie für gute Menschen sind. So, digitale Gewalt, da könnte uns Hans jetzt auch was erzählen. Ja, digitale Gewalt. Ich sage immer wieder, ne, das Gunda-Werner-Institut für Bullshit, Feminismus und Geschlechterdemokratie. Demokratie. Haben wir natürlich hier super differenziert, immer die gleichen Gesichter. Nämlich hier die Helga Hansen, die Jasna Strick und die Anne Witzorek. Und die wettern gegen die Peniskratur, in der wir hier leben. Eine gynozentrische Welt aufbauen. Ja, aber also interessant ist, dass es hier um eine Verbandsklage geht. Das ist ein juristisches Instrument, in dem praktisch jemand klagt. Zum Beispiel die Frau Witzorek klagt irgendwie, dass sie mit Hasssprache und Kram irgendwie so sehr betroffen ist. Und dann können praktisch Stiftungen zum Beispiel diese Klage unterstützen. Oder Institute oder wer auch immer. Und dadurch hat das halt eine viel, also einfach eine finanziell bessere Basis. und hat auch mehr Aussicht auf Erfolg dadurch einfach. Und die sagen halt, sie würden sich vorstellen, später im Artikel, dass zum Beispiel halt so Hasstäter, die überführt werden, 2 Jahre vom Internet getrennt werden. Und also das heißt vom Leben im Endeffekt heutzutage, ne? Also von Banking, Mailing etc. pp. Das ist also meiner Meinung nach völlig kindisch, weil du damit in der heutigen Zeit einfach viel zu viele Möglichkeiten nimmst jemandem. Das ist eine völlig unverhältnismäßige Strafe. Das ist wie Ächtung früher, so ungefähr. Ja, oder das ist wie wenn du die Strafe, die du erhältst, mit Geld abbezahlen musst und das in 1 Cent Überweisungen überweisen musst, einmal pro Woche. Das macht dich auch psychisch fertig. Also, weil du dauernd an deine Straftat denken musst. Also, das Strafmaß, 2 Jahre Internetsperre. Ja, super. Ja. Ob das rechtlich umsetzbar wäre, bleibt allerdings offen. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch, weil wie willst du das denn überwachen? Und wie willst du dem nachweisen, dass er irgendwo nicht doch ein Handy hat? Wahrscheinlich wird sie dagegen verstoßen, dann nochmal 2 Jahre mehr oder so. Ja. Also nach Gregory Allen Elliott. Beugehaft. Das wäre am besten. Gereicht. Und ja, also das auch. Natürlich von den Leuten, die sich darüber beschweren, dass man ihnen wegen ihrer Meinung irgendwie sie aus dem Internet vertreiben will. Das rassistische Patriarchat, was gibt. Ja, vor allem hier, wer angeklagt werden könnte, ist nicht leicht zu beantworten. Betreiber oder Einzeltäter oder gar Dritte. Auch das passt. Rassistische Patriarchat steht als potenzieller Angeklagter im Raum. Ich denke, auch der Weihnachtsmann und der Osterhase würden sich über eine Einladung ja, definitiv, ja. Ich glaube auch, wir sollten Gott endlich mal vorladen. Das gefällt mir nicht, die ganzen Sachen, die da so passieren. Ja. Und bei der Fake News fangen wir nur an, ne? Ich hoffe, dass die Anne Witzerek wieder mehr Erfolg mit ihren Büchern hat, die sie verkauft. Dann braucht sie kein Geld von irgendwelchen Verbänden für irgendwelche. Das wird die trotzdem tun. Das gehört auch alles zusammen. Aha. Weil die hier, wird auch, hier oben, bevor du es wegscrollst, ne, dann stehen die Anklagepunkte. Jetzt hast du es weggescrollt. da. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Doch, sorry, du warst richtig, aber ich war zu langsam in den Augen. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Strafrecht, Strafprozessordnung sind die Stichwörter, die immer wieder fallen. An alle diese Rechtstexte könnte eine Verbandsklage angedockt werden, wobei die konkreten Möglichkeiten der Rechtseinklage sich jeweils stark voneinander unterscheiden würden. Da müsste ich jetzt mal einen Juristen wirklich fragen, wie das läuft. Also es geht, hier unten steht ja nochmal ein Manko, dass auch das Recht auf eine Verbandsklage nicht wettmachen könnte, ist die fehlende Option einer Sammelklage in Deutschland. Das wäre natürlich auch lustig, wenn alle You Sucks und You're a Liars zu einer riesigen Sammelklage zusammengefasst werden gegen das rassistische Patriarchat. Ach du Kacke, ey. Und so mit sowas, man kann nicht oft genug sagen, das ist Steuergeld. Die Böll-Stiftung und das Gunnar-Jasna-Strick-Institut und wie die alle heißen, die werden alle von Steuergeldern finanziert, weil das aus dem Wahlkampfeinnahmen mir ist so schlecht. Nee, das ist nochmal extra, glaube ich. Ja, und ja, aber es hängt irgendwie an den Wahleinnahmen irgendwie dran. Ja, und wer sich weiter interessieren will hier. Ein Männergespräch zur digitalen Gewalt im Deutschlandfunk. Das ist auch ein toller Artikel, auf den wir jetzt nicht mehr eingehen, aber viel Spaß. Da jammert dann eine Frau drüber, dass 3 Männer über Gewalt im Internet sprechen und dabei völlig übersehen, dass sie eigentlich eine Vagina im Studio bräuchten. Ihnen das erklärt. Oh, grauenhaft. Töchterdemokratie in Aktion. Ich muss nochmal kurz diesen Link so öffnen, weil ich nochmal diese Bilder mal durchklicken will. Also dieses auch, was maßen sich 3 Männer an, sich zu treffen und über ein Thema zu sprechen, ohne eine Frau einzuladen, das ist pervers, das ist abartig. Rassistisch ist das vor allen Dingen und patriarchal. Aber ist es nicht sexistisch, danach zu schauen, welches Geschlecht das macht? Nö. Oh je, jetzt nö. Ist der Division by Zero Error. So deine Annahme. Oh, Annalena Heiland? Nee. Den Namen hatten wir noch nicht. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Den Apfel finde ich niedlich. Das Ding ist halt, in der Logik ist es halt echt nice. Man kann, wenn man eine Annahme hat und sagt, wenn ja, dies gilt. Übrigens hier diese das. Franziska Schmidt hier, bevor ich das wieder vergesse. Also hier steht Franziska Schmidt und hier unten halt eben, weil dieser hier Franziska Schmidt. Ah, okay. Das ist die Autorin. Ah, das ist die Dame, die sich so geärgert hat. Komisch, ich muss gerade an Mastertex denken und die Pressekonferenz, wo die Frau aufsteht und sagt, do you also have two genders like we do? Ich weiß nicht, warum die gerade einfällt. Den Clip muss man mal rausschneiden. Ist euch mal aufgefallen, dass die Schauspielerin extrem wie Lan X Hornscheid aussieht? Oh mein, ey, das sind die Profis hier alle. Meine Güte. Ein runder Tisch und. Ja, noch nicht mal der Garderobe. Guck mal, kein einziger. Noch nicht mal die Garderobe, weil bei dem oder? Der Demokratie. Ganz ehrlich, Nitpick von mir an der Gesellschaft. Warum gibt es an den meisten Stellen plötzlich keine Garderoben mehr? Warum muss ich immer meine Jacke über meinen Stuhl legen? Nervt das? Wahrscheinlich, weil sie keine Frau zwingen können, dafür Mindestlohn. Und meine Mütze muss auf dem Tisch liegen. Oder ich muss sie auf dem Kopf tragen. Oder irgendwie auf dem Knie oder sowas. Das ist doch sowas von Scheiße. Kann es nicht mal irgendwie beim Eingang der Garderobe gehen, wie sie es gehört. Ah. Mützen sind eh so ein Männerding, das brauche ich nicht. Du, es gibt sehr viele Frauen, die sehr gut mit einer Mütze aussehen. Ich mag Mützen überhaupt nicht. Ich habe einen großen Schädel, da sehen Mützen immer irgendwie lustig aus. Da brauchst du eine große Mütze. Nee, die sieht trotzdem lustig aus. Und ich habe sehr geweint, weil den Indiana Jones Hut, den ich mir mit 19 unbedingt kaufen wollte, den gab es nur bis 1 Zentimeter unter meinem Kopfumfang. Musst du weiten lassen. Da ist die Unterdrückung. Ja. Ja. In der Richtung. Ist eigentlich auch eine schöne Caption irgendwie. Da draußen sind sie, die Nazis. Wenn ihr einen Mann seht, seht ihr einen Nazi. Ah ja, das ist auch nochmal interessant. Also die Süddeutsche Zeitung sagt, sie sei in den Besitz von Aussagen von Mitarbeitern und Teilen der Löschregeln, die innerhalb dieser Facebook-Agentur benutzt werden. Die hier Avato, eine Bertelsmann-Geschichte ist das, die dafür sorgen sollen, dass die Vorgaben vom Justizminister Maas eingehalten werden. Ja, und ja, also für mich ist es halt so, ich verstehe die Regeln auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist, man muss irgendwie, ja hier, protected categories und, also es ist sehr undurchsichtig, selbst wenn man jetzt diese Brocken hat, die da in dem S-Setting drinstehen, finde ich, also... Tut man dann den Zuckerberg auf die Liste vom Drohnenprogramm setzen, wenn man das nicht rausgelöscht bekommt? Wollen die das tun? We will fix it with the Troll Trace Program. Ja. Aber da war doch auch great again. Aber da war doch auch im Raum, dass die 500.000 Euro Strafe zahlen sollen. Oder? War das in dem Artikel drin? Nee, das war eine Forderung vom Kauder, glaube ich, oder? Nee, das war in der Forderung vom Maas, soweit ich weiß, habe ich das mitgelesen. Der hat das ja gefordert. Der hat gemeint, dass Facebook zwar schon gut Sachen löscht, aber nicht schnell genug und dass sie, wenn sie das nicht in 24 Stunden löschen, dann 500.000 Euro Strafe bekommen könnten. Also bis zu. Ja, aber der Erste, der gesagt hat, dass sie Geld bezahlen sollen, war Kauder, ja. Also dann aber auch so Formulierungen hier. Grausame und unübliche Strafen bei Verbrechen zu fordern, die Facebook anerkennt, ist erlaubt. Also hängt Kinderschänder, ist in Ordnung, aber hängt Politiker dann wahrscheinlich nicht. Wie ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Ist hängt Facebook Kinder wahrscheinlich auch egal. Ja. Optisch verfremdete Ausschnitte aus den Schulungsunterlagen. Und im nächsten Artikel hat das dann die Berliner Morgenpost aufgegriffen und die schreibt halt dann auch vor allem drüber, dass halt viele Leute, was ich mir durchaus vorstellen kann, bei den Löschteams nicht so viel Spaß haben, weil sie sich halt echt krasse Sachen angucken müssen. Ja. Es gibt Löschteams für die Sprachen Arabisch, Türkisch, Italienisch, Französisch und Schwedisch in Deutschland. Das muss man sich auch mal überlegen. Ist auch sehr interessant. Ich würde halt echt gerne mal mit solchen Löschteams die mal irgendwie kontaktieren und mit denen mal zusammenarbeiten. Du, die SZ hat mit Mühe und Not irgendwie Teile der Schulungsunterlagen bekommen. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie auskunftsfreundlich Facebook da ist. War nicht bei Facebook das bisherige Löschteam in Malaysia und Philippinen? Und die tun dann ja immer Bilder von zum Beispiel misshandelten Kindern oder Kinderpornografie oder Bilder aus Kriegsregionen rauslöschen. Und dass die Leute, die damit zu tun haben, das sozusagen sauber und clean zu machen, Facebook, dass dort du in der Regel so 1 bis 2 Jahre arbeitest und dann entweder in psychologische, psychiatrische Behandlung gehst oder du anfängst, Alkoholiker zu werden. Das ich habe kein Problem mit beidem. Ich kann beides kombinieren. Ich kann in der Therapie Alkohol trinken. Ja, und das ist dann sozusagen dann der erste Löschtrupp und dann kriegen wir hier noch einen Löschtrupp, falls uns geschriebene Wörter in unseren Gefühlen belästigen. Hey Leute, ich kann das wirklich machen. Ich kann das wirklich machen. Ich bin in der Lage, das so zu distanziert halt eben schon rational zu unterscheiden, was halt gut und was schlecht ist. Ja, das weiß ich nicht, wie das ist, wenn du das im 24-Stunden-Trommelfeuer kriegst. Die sagen hier ein hochstufiger Kontrollator bei diesem Avato hat 8 Sekunden für eine Entscheidung. Also, okay. Du kannst dir vorstellen, mit welcher Frequenz das auf dich einprasselt. Ich habe keine Not zu glauben, dass das dich mitnimmt. Aber auf der anderen Seite ist in Deutschland die Berufswahl ja immer noch frei. Hm. Und was mir extrem auf den Sack ging, war dann natürlich gleich, die haben gleich den Zusammenhang gezogen mit Flüchtlingen und dann kam dann von Lasersushi zum Beispiel, dass das ja ganz schlimm ist, dass die armen Flüchtlinge da praktisch traktiert werden für den Mindestlohn und solche Sachen. Und ich dachte mir, also auch der kann sich entscheiden, das nicht zu machen. Ist keine schöne Entscheidung, aber wenn es mich halt wirklich beeinflusst und psychischer Druck im Arbeitsleben, die Frau ist so abgehoben, glaube ich, dass sie gar nicht versteht, wie sehr Leute in manchen, ich habe als Beispiel halt den Einzelhandel an Weihnachten genannt, was das für eine 6-wöchige oder 8-wöchige Schlauch ist. Und die Leute verdienen auch nichts. Ja? Und die müssen sich mit allen Arschlöchern rumschlagen, die da draußen rumlaufen und müssen nett und freundlich zu denen sein und so. Da spricht auch keiner drüber, was das für ein psychischer Druck ist. Also ich kann das gerne von mir sagen. Ich bin teilweise an diesem psychischen Druck eingeknickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Weil immer freundlich, egal wie dich die Leute behandeln, und dann hast du 60 Stunden um Weihnachten rum locker und 6-Tage-Woche und Leute zu Hause, die sagen, hey, ich sehe dich ja gar nicht mehr und wenn du heimkommst, fällst du tot um und so. Das geht genauso an die Nieren, aber da fragt doch keiner nach. Warum ist das jetzt auf einmal wichtig, weil jemand Arabisch spricht und bei Facebook arbeitet? Hm. Ja, deswegen halt. Ne? Ja, toll. Wisst ihr, das Ding ist halt, ich kann grausame Bilder schon vertragen. Ich habe da, besonders wenn es 8 Sekunden ist, die ich für eine Entscheidung habe, also wenn ich mich da, ich könnte mich wirklich halt mit dem extrem krassen Zeug beschäftigen, das wäre auch okay für mich. Ja, frag dich, wie lange, jeder hat seine Bruchstelle sozusagen. Ja, aber das Ding ist halt, ich habe immer die Möglichkeit schon, ich habe das wirklich echt gut antrainiert, mich davon zu differenzieren. Das ist ja nicht so, dass ich in so einer Kiste gesperrt bin. Du weißt aber schon, dass das Merkmal eines Psychopathen ist, ne? Ja. Ja, nur das Ding ist halt, ja, ich bin ein Gutwilliger, ja, das ist gutwilliger Sexismus, ja, das ist kein gutwilliger Psychopathen. Keine gutwilligen Psychiater, das könnt ihr aufschneiden und verbreiten. Ja, ein Berg, der sich Sibylle nennt. Ich glaube, ich mache einen Schlager draus. Sibylle, Alter. Die Sibylle, Sibylleberg, hat eigentlich letztens wieder mal einen ganz guten, also die Frau ist so ein Hit-and-Miss-Ding. Ich kann sie insgesamt nicht so gut leiden, aber ab und zu treffen sie mal was. Ja. Und die hat diesmal jetzt halt, also allein diese Männer entwickeln Zukunftstechnik fast ohne Frauen. Warum? Weil die Konsumwelt von Mädchen derzeit so dämlich rosa ist wie selten zuvor und weil sie, liebe Eltern, den ganzen Lilifee-Mist auch noch mitmachen. Hier wird also postuliert, dass Frauen durch Spielzeug in der Kindheit davon abgehalten werden, der nächste Nobelpreisträger zu werden. Und ich habe selten was Beschisseneres gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist so eine dumme Idee insgesamt und das jetzt auch noch so zum 100. Mal irgendwie nachzukauen, aber halt dieses Ding da dran zu flanschen, dass das kausal dafür verantwortlich ist, wie wenig Frauen in den STEM-Fields sind. Ich finde halt auch immer interessant, weißt du, hast dann sozusagen den Computerspielspieler, der dann irgendwie auch noch ein paar IT-Kenntnisse aufschnappt und dann einfacher das hat, eine Programmiersprache zu lernen und das vielleicht einfach auch aus Jux und Tollerei mal selber ausprobiert zu programmieren. Interessant dabei finde ich, das heißt, wenn ich zurückdenke, wie ich mit 16 war, da habe ich auch Programmieren gelernt. Also normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Party oder so gegangen bin und ich den Mädels gesagt habe, hey, du, ich kann PHP schreiben, dann waren die davon jetzt nicht so beeindruckt, würde ich jetzt so sagen. So. Welche Mädels waren das denn da, Alter? Wie krass waren die im Programmieren drin, dass die PHP nicht mehr begeistert hat? Ja, und da frage ich mich dann so, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach irgendwo am Interesse, also es ist jetzt subjektiv von mir, aber ich kenne aus meiner Jugendzeit niemanden, der wo ich, also weiblich, wo ich jetzt gut angekommen bin damit, dass ich sage, ich kann halt programmieren. Also ich weiß nicht, also, oder konnte es zumindest damals, also anfängermäßig ein paar Zeilen schreiben, aber ja, das ist, wenn man sein Geld damit verdient, auch nicht anders. Das kann ich bestätigen. Ja, und dann denke ich mir so, okay, dann ich weiß nicht, muss man sie dann zum Jagen tragen, so? Nur dann ja, für die Führungsposition. Berechtigung, muss man sagen, ach, du magst so also Lilifee, kleines Kind, das kriegst du aber nicht. Nee, gehen Sie stattdessen mit Ihrer Tochter zum nächstgelegenen CCC. Es macht Spaß da. Die Menschen sind nett und die Geräte blinken. Ich meine, im Bierwarengeschäft steht doch auch kein Polizist und sagt, oh, Sie hier, da, Sie dürfen das nicht kaufen. Sie müssen Ihrer Tochter Lilifee kaufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, und auch dieser ganze Startup-Kram im Bereich von Programmierung, ne, da ist halt auch so viel Bullshit dabei. Also ich habe letztens jetzt wieder so ein Video gesehen von der FDP aus Bremen, die da irgendwie so ein Startup-Ding hatte. Und ja, diese ganzen Leute, die da gekommen sind, um das vorzustellen, was sie da irgendwie machen wollen, das ging alles immer so nach, ja, ich bin da sowieso und ich habe hier eine App. Und diese App verbindet dieses, was ich mir irgendwie irgendwo abgeguckt habe, mit dem, was ich mir irgendwo abgeguckt habe. Dafür suche ich noch Investoren. Ja, und das ist also, beim besten Willen, da ist nichts Gutes dran. Das ist halt Sparen alles so. Ja, aha. Ich meine, das mit den Startups, das ist halt auch immer lustig. In Deutschland heißt es immer, ja, ja. Wir müssen den Datenschutz stärken und Datenschutz ist so unglaublich wichtig. Und dann denke ich mir so, okay, wir haben richtig gute Datenschutzgesetze, verwenden dann Facebook, Twitter, YouTube, Google-Suche. Und dann denke ich mir so, aber wir haben starken Datenschutz in Deutschland. Tun aber einem ausländischen Unternehmen, kommen alle unsere Internet-Sachen her. Aber ja, wir haben starke Datenschutzgesetze. Auch diese Startup-Sachen beziehen sich halt auch meistens, das ist alles Kram, der nichts kostet. Und wie das ja immer so ist, ne, wenn es nichts kostet, bist du die Ware quasi. Und dann verdienen sie halt Geld mit den Daten, die sie da rauskriegen. Ja. Und ich meine, in Deutschland ist es halt auch so, wenn du jetzt zu einer Bank gehst und sagst, ich möchte Risikokapital haben, dann sagen die, ja, zeigen Sie mir doch mal ein Unternehmen, was es schon gibt, was damit auch schon bereits Geld verdient, ja. Weil wir wollen jetzt hier nichts in eine unsichere Unternehmung rein investieren. Ja. So funktionieren halt Startups. Ja, das ist vor allem, du kannst nicht sagen, ich mache jetzt Facebook und das ist in grüner Farbe. Das ist auch typisch deutsch. Diese Denke ist genauso wie bei uns im Medienbereich, die Produzenten irgendwie die Könige sind. Das gibt's auch, ist auch in Amerika ganz anders. Also da ist im Fernsehen sind halt eher die Autoren wichtig und im Kino sind halt eher die Regisseure wichtig. Bei uns in Deutschland sind die Produzenten überall die wichtigsten. Deswegen gibt es auch so viele internationale Bestseller in Sachen Film, die aus Deutschland kommen. Mhm. Und keinerlei große Filme, die aus den USA irgendwo in anderen Kinos außerhalb von den Vereinigten Staaten gezeigt werden. Ja. Seufz. Deswegen rennen die ja auch nur los und kopieren auch nur irgendwelchen Scheiß von woanders her. Aber halbherzig, mit missverstanden, was überhaupt den Erfolg ausmacht. Ja, hier sind französische Journalisten, Schrägstrich Aktivisten undercover praktisch in die arabisch dominierten oder muslimisch dominierten Vorstädte von Paris gefahren, um da mal festzustellen, wie weit es mit der segregierten Gesellschaft ist. Und das ist halt dann so gelaufen, dass sie zum Beispiel gesagt bekommen haben, sie dürfen nicht in Cafés rein. Sie sollen draußen warten, bis ihre Männer irgendwie rauskommen. So wurde angenommen, dass sie da rein wollten, weil ihre Männer drin sind, so ungefähr. Und das, ja, oder dass sie halt auch die Leute dann gefragt haben, ja, warum, also was ist denn, wenn deine Cousine jetzt kommt und hier rein will? Und dann sagt er, ja, meine Cousine kann machen, was sie will, aber nicht hier. Oder nicht mit mir. Weil das halt Trennung. Ja. In diesem Café gibt es keine Diversity. Ja. It's best to wait outside. There are men in here. Ja. Das wir sind ganz schön islamophob. Also, das, wir, aber ja, aber dann kommen Sätze wie, wir sind hier in Sevran, nicht in Paris. Hier ist es anders, hier ist es wie zu Hause. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das... Also da ist meine rote Linie, um das mal zu überstrapazierte Dinge mal zu nutzen. Also wenn mir jemand erzählt, dass also ich bin jetzt kein Franzose, aber wenn mir jemand in Deutschland erzählen würde, dieser Stadtteil, hier müssen die Frauen sich verschleiern und hier müssen sie dann, ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich wirklich über Artikel 20 nachdenke. Das Ding ist halt, weißt du, du lebst in deiner Kommune sozusagen, in einem segregierten Teil. Und dann sagst du, ja, hier ist es wie zu Hause. Hier haben wir also leben wir wie in, keine Ahnung, halt wie zu Hause. Und dann denke ich mir so, ja, nur mit dem Unterschied, dass sie hier noch dann deutsche oder französische Sozialleistung mit dazu kassieren könnt. Weil sonst, warum kommt ihr dann überhaupt, wenn ihr es genauso haben wollt wie zu Hause? Warum kommst du denn nach Deutschland oder nach Frankreich? Was willst du denn dann? Kalifat, ne? Dann hast du den ganzen Tag dumme Kuffins, die dir eine harte Zeit geben, weil sie sagen, ey, mach das mal nicht so, benimm dich mal wie ein zivilisierter Mensch. Und dann denkst du dir so, nein, ich will Segregation, nein, ich muss die Frau in der Stellung runterziehen und warum gehst du nicht nach Pakistan oder nach Saudi-Arabien? Ich verstehe es nicht. Du kannst doch die armen Kuffins nicht einfach in die Hölle kommen lassen. Du musst sie doch noch ein bisschen zu ihrem Glück. Es ist halt einfach scheiße, keine Ahnung. Es ist nicht in Ordnung. Ich keine Ahnung. Ja. Also das ist so ein Artikel von jemandem, der sich selber als hier Teacher irgendwie, Writer. Und ich finde die erste Regel so bitter es geht um Regeln für wissenschaftliche Papiere. Und wir haben uns ja schon oft drüber lustig gemacht, dass halt diese ganzen neueren Studien so dieses Ding haben, dass sie am Anfang halt ihre Prämisse haben und dann nur noch Sachen dazu sagen, die dazu passen. Und wenn ich das hier lese, identify the main important figure and a couple of figures that support that finding and write the introduction as build up to that figure and the discussion to discuss that figure. Strip away as many unnecessary figures as possible from the results so that your central narrative runs through the paper. Das ist, finde ich, nicht, wie man jemandem beibringen sollte, wie man ein wissenschaftliches Papier schreibt. Also klar sollte man irgendwie mit seinen Annahmen, aber halt, das ist das hier ist mehr Werbung, das ist mehr irgendwie. Also jetzt hat man eigentlich im Gymnasium, Oberstufe oder vielleicht Realschule, Oberstufe, keine Ahnung, vielleicht dort irgendwie so lernen, aber halt, also beim Thema zu bleiben in dem Text, aber als Wissenschaftler weiß ich nicht. Ich habe gestern ein Gespräch darüber gehabt und jemand meinte, ja gut, also du musst es so sehen, das sind ja Anweisungen für Wissenschaftler, die wissen ja schon, dass man zum Beispiel auch objektiv, diskutierend und vernünftig recherchierend, das sind Sachen, die fehlen mir in diesen 5 Anweisungen halt. Er meinte, ja, du musst ja davon ausgehen, dass für ein Publikum, die wissen grundsätzlich, wie man Wissenschaft betreibt und so. Aber ich weiß nicht, trotzdem... Also hier, das hört sich eher an, wie schreibe eine Werbung für dein Kickstarter-Projekt, als wie... Was, wenn da gar nichts gut dran ist an meinem Paper? Was, wenn es da um Vergewaltigung geht oder so? Ja, oder was, wenn es dabei um die Vermehrungsrate von irgendeinem Dschungelfrosch geht? Ist es dann... Oder wenn du, wenn du darüber schreibst, dass der globale Klimawandel mit einem kleineren nuklearen Schlagabtausch zwischen Indien und Pakistan gestoppt werden könnte, weil du dann zu viel Staub in die Atmosphäre hast und dann die Erde abkühlt. Was ist daran gut? Alles. Naja, wir kommen dem Ende näher. Also. Two birds, one stone. Ja, also hier globale Erderwärmung und Klimawandel und Überbevölkerung, weißt du? Nee, keine Ahnung. Reiß die Hütte ein, reiß die Hütte ein. Keep writing. Ja, es war auch halt ein Fundstück, was ich einfach lustig fand. Oh ja, das hier ist, das ist das, was ich vorhin angekündigt habe. Und für jeden, der irgendwie gut Englisch kann und sich wirklich mal dafür interessiert, und ich glaube, der Typ ist auch echt. Also nachdem ich eigentlich den ganzen Thread gelesen habe, kann ich mir keine andere Meinung bilden, als der Typ da die Wahrheit sagt. Natürlich, es ist Reddit, es ist von einem einzelnen Menschen geschrieben. Es ist praktisch ein Einblick, ein sehr detaillierter Einblick in die Seele von Social Justice Warriors. Und wir können uns alle auf die Schultern klopfen, weil im Endeffekt haben wir uns viele Sachen einfach gedacht, so wie sie wirklich da laufen. Also der Typ, ja, ein Typ ist es. Also er sagt später auch noch, er ist schwarz, 25, irgendwie an der Uni. Und er hat irgendwie von 2011 bis 2016, und das sagt er selber, diesem Cult angehört. Er sagt hier auch, er ist ein Cult of Misery and Resentment that runs on a flimsy economy of lies, blackmail, denial and coercion. Also er ist richtig redpilled. Also er hat wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht. Das ist, der Hammer ist, das wird Chris nicht gefallen, er hat zu Jesus gefunden über diese 180-Grad-Wendung. Aber gut, ja. Ich denke, vielleicht hat er einfach eine Ersatz- Komponente, die was Spirituelles braucht. Ja, eine Ideologie gegen eine andere getauscht. Ja, vielleicht kann er die ja halt anders verwenden. Vielleicht hat er ja Glück. Also es gibt ja durchaus auch Christen, die richtig leben und wo das einen positiven Einfluss auf die Welt um sie herum hat. Aber interessant ist eigentlich nicht dieser Erfahrungsbericht, sondern er hat danach noch ein AMA gemacht und da sind einige echte Perlen drin gewesen. Ich habe zwei, hatte ich gestern rausgeschrieben im Forum, die kann ich mir mal gerade suchen. Auf die Frage, was man denn als normaler Mensch machen könnte, um nicht so zu enden, sagt er, major in business, don't talk to hipsters, don't fuck hipsters, be a normal person, fuck your identity, do your work. Ja. Und auf die Frage, wie das mit den Social Justice Warriors und der Kunst ist, sagt er zum Beispiel, keine Kunst wird sie jemals glücklich machen. Fakt ist, die Art, die Kunst, die sie mögen, ist meistens gar keine Kunst. Hashtag Postmodernism. Ja. Also ist wirklich fast so, wie wir es uns vorgestellt haben über das ganze Ding. Ich kann nur jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse an Gamergate und dem das umgebenden Konflikt halt zwischen Social Justice Warriors und den eher freiheitlich denkenden Leuten ist, das Ding zu lesen. Das ist wirklich eine sehr, sehr detaillierter Einblick. Ja, aber es ist, er sagt zum Beispiel auch, jemand, den er aus dieser Clique kennt, ist inzwischen irgendwie State Representative oder im Senat oder so. Ich weiß es nicht genau. Und dann fragt jemand, und wer ist das? Und er liefert die Antwort. Ja? Also er hat eine sehr, sehr gute Geschichte konstruiert. Aber mir wäre nicht klar, welcher, also außer den Lulls, wenn er jetzt sagt, es war alles gelogen, würde für ihn ja nichts dabei rausspringen. Also es gibt auch ein paar Fragen zu Gamergate, und er sagt, also für die meisten Social Justice Warriors ist das gar nicht auf dem Schirm. Und im Endeffekt ist das halt auch innerhalb dieser Clique sozusagen eine kleine Clique, die halt das macht und die anderen machen das. Und, oder er sagt auch zum Beispiel, marxistisch, kommunistisch, anarchistisch, das ist alles nur, sind alles die gleichen, nur verschieden gefärbt. Also er ist recht authentisch auch einfach. Ich kann mir eigentlich keinen vorstellen, der sich so eine Nummer aus dem Arsch zieht für die Welt, wie gesagt. Ja, ich weiß nicht, es klingt halt immer... Es ist halt immer merkwürdig, wenn so ein Aussteiger dann darüber redet. Auch jetzt der Ian Miles Chong, Das ist halt, das, keine Ahnung, wenn die Leute dann im Nachhinein so differenziert über ihr Verhalten in der Vergangenheit reden, weil dem Chong hatte ich auch ein paar Fragen gestellt, die wirklich ungemütlich waren eigentlich, wo der dann aber ganz ehrlich gesagt hat, ich hatte halt, er hatte irgendwas gepostet mit einem Artikel von irgendeinem Journalisten SJW und ich hatte dann gefragt, ja hier, als du noch da drin warst, wie hättest du reagiert und warum? Und das hat er dann halt haarklein also sehr direkt auseinandergenommen. Und das Schöne ist halt auch hier, dass Leute auch wirklich unbequeme Fragen stellen und Eddie aber auch, also für meinen Eindruck wirklich genau beantwortet und halt nicht das übliche Ding machen würde, dann irgendwie rumzuzippern oder Goalposts zu verschieben oder irgendwas. Und er sagt dann ziemlich deutlich seine Meinung. Und 5 Jahre sind eine lange Zeit deines Lebens. Also die, wenn, kannst du froh sein, wenn du sowas dann hinter dir lassen kannst und dann auch noch... The Just Hear Gamer and Jump to Neckbeard, MIA, PUA, Alt Right. All of which are exactly the same things in their head. They don't endeavor to learn the actual meanings of any of these things because learning what these things mean could mean running up against ideas that they will never be able to forget precisely because they fear they might be true. For that reason and their own ideologies in some cases compel them to concede ground. Wie gesagt, ziemlich interessanter Haufen Text und auf jeden Fall lesenswert. Ja, und das. Zum Schluss dachte ich, verbieten wir nochmal Weihnachten. Genau. The War on Christmas. Ja, also während wir hier gebeten werden, doch bitte Wintergebäck zu reichen, wie irgendwie in Nordrhein-Westfalen passiert, und nicht Weihnachtsgebäck bei einem Treffen mit muslimischen Vertretern. Also nicht, dass die das gefordert hätten, sondern wir haben das natürlich aus vorauseilendem Gehorsam diskutiert und dann Wintergebäck gereicht. Ja, oder Strafen für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Moschee schicken wollen im Unterricht. Ja, und die Türkei macht Nägel mit Köpfen. Ja. Deutsche Lehrer sollen Elite-Schülern in der Türkei die deutsche Kultur vermitteln, dürfen künftig aber nicht über Weihnachten sprechen. Ja, was? Keine Toleranz für Intolerante. Was ist daran so schwer? Ja. Was ist daran so schwer? Offensichtlich ist hier kein Wille vorhanden zu kooperieren, weil selbst die ganzen Sachen, die wir hier machen, die kriegen die ja auch mit, dieses ganze Wintergebäck, Scheißdreck, aber es hilft ja nichts. Zuvor hatten die türkischen Behörden erstmal das Thema Weihnachten aus dem Unterricht an einer deutschen Schule in Istanbul verbannt. Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Die Teilnahme des Schulchors am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat am vergangenen Dienstag wurde von der türkischen Schulleitung kurzfristig unterbunden. Was soll das denn? Zu deinem Spruch, keine Toleranz für Intoleranz, dem würde ich mal so nicht unterschreiben. Was du hier meinst, ist, dass Leute sich da wegen was total Trivialem drüber aufregen. Ja? Es ist trivial, ob da jetzt ein christlicher Chor ist oder nicht. Es ist vollkommen trivial, deshalb soll er existieren. Ja? Nee, es ist ein Prinzip. Ja, ich weiß, aber also Beidseitigkeit. Ja, klar. Toleranz funktioniert nur mit Beidseitigkeit. Ja, das Ding hier ist, ich stimme dir schon zu in dem Maße, dass ja es heißt ja nicht, dass wir das ja nicht mögen, meinen die Muslime, und deswegen gehen wir da nicht hin. Das heißt ja, wir mögen es nicht, deshalb dürft ihr es nicht aufführen. Ja, das ist einfach falsch. Die FAZ hat noch einen Artikel rausgehauen, wo sie meinen, dass jetzt das Gymnasium der Verbotsmeldung widerspricht. Okay. Es ist 5 Stunden später bei der FAZ erschienen. Da war ich wohl nicht aufmerksam genug. Und was geben die da an, wie das entstanden ist, dieses Gerücht? Ich schaue gerade drüber. Das Ding ist, dass in ihrem alten Artikel tun sie das aber halt auch nicht aufgreifen. Also es gehört eigentlich ein Update obendran. Genau. Also. Oder obwohl das ist jetzt hier das Archive, vielleicht ist im alten Artikel ein Update oben dran. Das will ich jetzt nicht aus. Ja, guck doch mal. Also nicht, dass ich sehen würde. Also. Ja, also für mich klingt das hier auch noch ziemlich aktuell. Ich meine, wenn die hier sagen, dass diese Teilnahme an diesem Schulkonzert, an diesem Konzert im Generalkonsulat. Der Link geht jetzt direkt auf den Artikel Gymnasium dementiert Weihnachtsverbot. Okay. Also der direkte, unarchivierte Link. Anscheinend, ja. Okay. Leute, Weihnachten ist doch nicht verboten. Gut gemacht, Türkei. Finde ich schön. Das ist aber auch eine Schrift, ja. Das klingt nach so, ne? Das ist, was haben die denn da für Nazi-Schrift? Das muss man mal dem Schauder schicken. Das ist bei einer Schauder-Gymnasium, wenn ich so. Ja, ja. Komisch. Hier steht dann aber in dem Artikel, im Deutschen Lehrerkollegium herrscht schon seit langem erhebliche Verunsicherung, was den Kurs der Eliteschule betrifft. Diese Verunsicherung wurde durch die jüngste Anordnung zum Thema Weihnachten nun weiter verschärft. Das ist der vorletzte Absatz des neuen Artikels. Ja, hier ist auch noch von Weihnachtsverbot an einer türkisch-deutschen Schule die Rede. Okay, also die Schule sagt dann, es wurde nichts verboten, weil sie sonst verhaftet werden, was mit der Gülen zu tun haben, also der Direktor. Und das Verbot ist weiterhin da, aber das gibt's nicht mehr. Ah, okay. Allerdings hätten die deutschen Lehrer im Unterricht vor allem in den letzten Wochen Texte über Weihnachten und das Christentum auf eine Weise behandelt, die nicht im Lehrplan vorgesehen ist. Sie hätten dabei Aussagen gemacht, die von außen betrachtet den Weg für Manipulationen freimachen. Fake News. Ja. So sagen. Die russischen Hacker, die sind da, haben die Schule übernommen. Nee, ja. Nee, das sind da kurdische Hacker. Stimmt. In einer E-Mail, die die Leitung der deutschen Abteilung des Istanbul Lisesi an das Kollegium schickte und die Nachrichtenagentur dpa vorliegt, hieß es, es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird. Also schwerlich kein Verbot, nur ein öffentliches. Nee, sowas würden wir nie machen, glaube ich. Wobei ich generell weniger Religion in Schulen, egal wo, ist immer eine gute Sache. Aber trotzdem, dann musst du aber auch zur Kenntnis nehmen, dass halt die Toleranz einseitig ist und das auch ganz klar benennen. Und aber ich verstehe immer noch nicht ganz, wer verbietet denn den Leuten einfach nicht zu dem Fest zu gehen? So, wer zwingt denn die Leute, dahin gehen zu müssen? Das ist einfach so eine Sache von wenn du möchtest, bist du dabei, wenn nicht, dann bist du halt der Seltsame, aber ist okay. Ja, das ist genau so ein bisschen das Ding natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, worauf du jetzt hinaus willst, aber bei so Sachen wie Gottesdiensten zur Einschulung und so, da läuft das auf jeden Fall so ab. Kannst du dann halt entweder dein Kind von allem abmelden und sagen, hier, nee, das, mein Kind ist anders. Ja. Viel Spaß in der Schule, Junge oder Mädchen. Weil diese ganzen Dilemma kenne ich halt auch. Es gibt so viele Leute, weil ich bin ja auch so ein bisschen halt eben politisch in der Richtung aktiv, halt mit Trennung von Staat und Kirche. Und die meisten Leute, die da eigentlich mitmachen, deren Geschichten fangen halt an mit, ja, und dann ist mein Älteste in die Schule gekommen. Und dann fängt halt diese ganze Kacke dann halt eben an. Wo du dann mal merkst, in welchem Land wir hier eigentlich leben. Weißt du, an eben solchen Beispielen, da bleibt ja keiner stehen und lässt das erstmal im Raum stehen, aber trotzdem ist das halt ein Zeichen dafür, dass die Leute einfach kulturell nicht Interesse haben oder Interesse haben können oder wollen, ja, sich zu integrieren. So, die kommen her und wollen schon, dass sich Leute Sachen auf sie hin anpassen. Ich meine, wenn du jetzt in irgendein muslimisches Land gehst und dann sagst, ich würde gerne Weihnachten hier feiern, ja, das ist so das Ding, was ich mache und ich verbiete euch das, was ihr da macht und so, dann wirst du ausgelacht, während du gesteinigt wirst. Also ich meine, ja, da kommt halt nichts von. Mann. We wish you a Merry Christmas. Ah, und apropos, Lena, alles Gute zum Geburtstag, ja, von den Affen. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Alle Jute. Alles Jude. Alle Jude. Um nochmal kurz auf diesen Artikel zurückzukommen. Ich habe jetzt nochmal nach dem Weihnachtskonzert gesucht. Und hier steht jetzt, das staatliche türkische Gymnasium wird dieses Jahr entgegen den Vorjahren auch nicht am Weihnachtskonzert des Generalkonsulats teilnehmen. Und hier stand noch, auch die Teilnahme des Schulchors am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat am vergangenen Dienstag wurde von der türkischen Schulleitung kurzfristig unterbunden. Ups. Jo. Ach, das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Das ist alles Hate Speech und Fake News hier. Die Türkei ist ein aufgeklärtes westliches Land und sehr tolerant. Vor allem zu ihren kurdischen Mitbürgern, kurdischen Politikern, kurdischen Bürgermeistern, kurdischen... Ja, da brennt halt ab und zu mal der Reichstag und die Kurden waren es, ne? Passiert. Das ist echt, also, ja, da könnte man auch wieder dann stundenlang jetzt sich in traurigen Geschichten drüber ergehen, aber ich glaube, die Türkei, solange das so ist, ist, glaube ich, einfach zu vernachlässigen. Jo. Ja, nun gut, Kinders. Eieiei. Haben wir dann soweit? Sind wir fertig? Ja, ich glaube, unsere Spirits are broken. Wir können Schluss machen. Haut rein, ihr da draußen. Lasst euch nicht gendern. Akzeptiert keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Keine ethischen Säuberungen von Kommentaren oder Zeitungen. Immer schön dagegenhalten für Artikel 5. Ja. Eine Zensur findet nicht statt. Lest das Grundgesetz, ersetzt die Bibel damit. Das ist gut. Mars signing out. Tschüss, ciao, Leute. Tschüss. Ciao. Wir sind immer noch live, oder? Die letzten Worte im Stream so. Wir sind immer noch live, oder? Ja. Markus, du schaffst das.